Das Ich habe doch was eben in die. Der, warte mal, wir sitzen also dann ins Forum gepostet in, von der Witzerec. Das ist wenn, lustig. wenn, ja, das Okay. auch, Wir wenn ihr sitzen nachher das. Oh, okay. Planung, Leute! Planung, Leute! live. Ja, schönen guten Tag, hallo. Wir sind die Weltraumaffen. Wir sind absolute Profis, wie man an vielen Stellen wahrnehmen kann. Wir haben eine wichtige Bekanntmachung zu geben. Pflanzen produzieren keinen Sauerstoff, aber nur die, die im Erdinneren der Erde wachsen, also in der hohlen Erde. Wir heißen unseren Gott Kaiser in den USA. Herzlich willkommen zur Machtübernahme. Wir, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, ja, Trump. genau. Wir fragen uns, ob er Kanada jetzt annektieren tut oder dann wegen den Schneemexikaner dann auch noch eine Mauer bauen tut. Und damit herzlich willkommen, hallo zu den Weltraumaffen. Wie immer pünktlich um genau Punkt 8 Uhr. Ja, wir sprechen heute ein bisschen über die Wahl, über das mediale Totalversagen, akkurat irgendwas mit der Realität zu tun zu haben, wenn man irgendwas schreibt, irgendwelche Polls macht oder irgendwie versucht, den Job des Journalismus nicht komplett in den Schmutz zu ziehen, weil irgendwie ein Überraschungsergebnis, was dann irgendwie so eine Landslide-Wahl ist, ist dann halt schon auch einfach nur so ein extremes Trauerspiel für Analytiker, Meinungsforscher und Medien. Und man kann sich auch bei der internationalen Umfragen, dass in den G20-Staaten, in allen Staaten Hillary vorne liegt, kann man sich dann auch wundern, so, okay, Ami-Medien, die sind dann vielleicht noch biased, aber wieso haben denn die Medien in Europa das auch nicht hinbekommen, irgendwie ihren Job objektiv zu informieren, irgendwie nachzugehen? Und Naja, ist, aber leichter ja, ist damit doch. herzlich willkommen und hallo! Hallo. Leichter ist, Ah, irgendwelche Narrative abzuschreiben. Das haben wir ja, kennen wir ja schon von Gamergate. ja, das stimmt. Ja, und außerdem bedeutet ja auch jeder Pro-Trump-Artikel, der kann A, die Bevölkerung beunruhigen und B, spielt er den Rechten in die Hände. Boah, die bösen Rechten. Ja, weißt du, ich kann nicht verstehen, wie sie nach Brexit, wie sie nach dem Aufstieg der AfD und nach der gewonnenen Präsidentschaftswahl von Trump immer noch dieselbe Schiene fahren können. Ja, und halt so arrogant von oben herab predigen nach dem Motto, ja, wir haben uns ja nie geirrt und wir haben ja die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ja, nachdem jetzt quasi, ich sag mal, bewiesen wurde, dass die so losgelöst von der Realität sind, dass man es gar nicht mehr. Dass man es gar nicht wirklich fassen kann, oder? Ja. Ich meine, die letzten paar Monate, wie viele negative Artikel über Trump sind denn da erschienen und auf was für Umfragen und Statistiken, die da fußten, das ist ja jetzt vollkommen irrelevant, ja? Also wirklich, da zeigt man, das hat wieder ganz klar gezeigt, dass halt eben diese Medienwirklichkeit mit der, ja, man kann es gar nicht anders sagen, mit der Realität fast nichts mehr zu tun hat, ja? Ja, also einfach nur Propaganda, kannst du eigentlich schon fast sagen, oder? Ja, aber wie? Establishment-Gelaber. Weil ich meine, ich blende mal von Wikipedia die Umfragen ein in den Staaten. Ich brauche dazu kurz. Aber es ist einfach nur beschämend. Also ich meine, ich kann es ja auch noch irgendwie nachvollziehen, dass die USA-Medien, dass es irgendwie ein besonders angeheizter Wahlkampf ist und dass die ein Stück weit ihre Objektivität verlieren. Aber dann wäre ja eigentlich sowas wie The Guardian, Spiegel, Express oder was auch immer, die Welt oder Le Monde, eigentlich ja dazu da, dann irgendwie Licht ins Dunkeln zu bringen und ein bisschen objektiver daherzureden. Weil eigentlich ist es ja so, wenn in einem Medium-Bereich Probleme herrschen, zum Beispiel dem Videospieljournalismus, würde der Mainstream-Journalismus im Idealfall sozusagen objektiv über die Probleme im Videospieljournalismus berichten. Oder eben bei einer Wahl würde die ausländische Presse objektiv über die Wahl und über die Kandidaten innerhalb des Landes berichten. Und das ist halt einfach nicht vorgekommen. Ja. Brauche ich nur noch die Einblendung. Es kann sich nur um Stunden handeln. Einmal mit Apropos Profis. einblenden, falls ihr euch nachher noch so ein bisschen linksliberales Salz von Twitter angucken möchtet, der Kahuna, auf Twitter hat da einen ganz tollen Feed, wo er Screenshots gemacht hat von auch deutschen Personen, die sich wahnsinnig über die ja, über den Trump gefreut haben, ja, dass er jetzt der Präsident ist. Das Lustige, Julia Schramm zum Beispiel und so. Das Lustige ist ja auch, dass die Medien selber überhaupt keine Selbsteinsicht besitzen. Also Sascha Lobo hat heute auf Spiegel geschrieben, Trumps Sieg ist auf sozialen Medien aufgebaut. Es ist Unfug, hier von Schuld zu sprechen. Erst recht nicht in monokausaler Weise. Aber ohne Twitter, ohne Facebook, ohne Blogs wäre Trumps Sieg kaum denkbar gewesen. Die Welt wendet sich von der bürgerlichen Medienwelt des 20. Jahrhunderts und ihrem journalistischen Prinzip der Mäßigung ab. Von dem Prinzip, Nachrichten als Berichterstattung zu betrachten, objektiv und ausgewogen. Was will er jetzt damit sagen, dass sich Menschen auf Social Media unterhalten oder was? Nein, er will sagen, dass praktisch die Social Media Leute die Medien zerstören. Die Medien, in der immer noch die Prinzipien, Nachrichten als Berichterstattung objektiv und ausgewogen gelten. Und wer so eine Medienlandschaft heute pinselt, der hat irgendwie entweder schlechte Absichten oder ist einfach naiv, weil er nicht merkt, dass das halt keine objektiv ausgewogene Berichterstattung mehr gibt auf vielen Kanälen und auf vielen Websites. Ich meine, ja, das böse Internet hat die Wahl geklaut. Ja, mit dem bösen Internet hätte es doch nie einen arabischen Frühling gegeben. Also ich verstehe das auch nicht, wie die Leute sagen können, einerseits irgendwie aus dem Internet kommt nur Hass und keine Ahnung und jetzt jetzt hat das auch noch bei der Wahl des Trumps geholfen und andererseits irgendwie so, ja, reden sie von Demokratie aus dem Internet. Ja, das macht doch keinen Sinn. Das ist doch total widersprüchlich. Also was denn jetzt? Sollen wir jetzt Angst davor haben oder sollen wir es nutzen als Helfer des Guten oder was? Ja, das ist wirklich, da merkt man wirklich diesen wendehalsigen Propagandajournalismus, ja. Ja, wortwörtlich. Gerade so, wie es einem recht ist. Ich meine, bei den Umfragen, Russland waren die einzigen Medien, wo Trump vorne gelegen hat. Das ist halt, weißt du, ja. Oder halt das hat der Putin sich doch auch insgeheim gewünscht, also, oder? Dass er mal mit ihm zusammen auf seinen Bären in den Wald reitet und so, weißt ja, du? Ja, dass sie sich dann küssen und lieb haben. Und er sagt, richtig, da kannst du die Krim behalten und Alaska kriegst auch gleich mit, weißt du? Keine Ahnung, nein, aber auch in Deutschland 77% Clinton. Ja, liebe deutsche Presse, ihr seid alle richtig, richtig, richtig scheiße, Alter. Ohne Spaß. Ich habe im März habe ich eine Wette abgeschlossen auf den Trump. Und habe auf den Trump gewettet vor den Primaries, bevor er Kandidat war, weil das für mich zu dem Zeitpunkt objektiv betrachtet abzusehen war, dass er gewinnen wird. Ja. Wir haben 77%. Geile Scheiße. Ja. Warte, blend den Tweet ein. Blend mal den Tweet ein. Warte kurz. Das ist geil, oder? Mhm. Ich weiß leider nicht, wie alt dieser ja, Screenshot oder so, auf jeden Fall das TV-Bild da ist, ja. Es sah ja eine Zeit lang wirklich mal so aus, als ob Clinton die bessere Präsidentschaftskandidatin wäre und teilweise vorne lag. Und ich muss ja sagen, die Medien haben ja auch dieses Bild wirklich lange aufrechterhalten. Ja, die lag nie weit vorne. Ja. Erstmal lag sie gar nicht richtig vorne und dann lag sie ein bisschen vorne und das halt eben bis zum Schluss. Außerdem steht da drüber, ARD Deutschland Trend, da hat euch schon jemand auf Twitter hingewiesen. Es kann gut sein, dass es sich hier um eine Befragung von Deutschen handelt, wen sie halt vorne sehen. Deswegen ist nicht 100% klar, ob da jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall so, weil das noch nie gab es eine Umfrage, die so, also ich meine jetzt in Amerika von Leuten, die da wahlberechtigt sind, die so ausgekommen wäre. Ja, also das ist in Deutschland. Aber das Ding ist halt, dass wie kommen denn die Deutschen zu dem Schluss, dass das gewinnen wird? Also das Ding ist ja, wer wird gewinnen, ist in Deutschland nicht die Frage, wen finde ich besser, sondern was ist wahrscheinlicher? Also im Sinne von, es ist nicht meine Politik, sondern was ist wahrscheinlicher? Und da herrscht einfach eine hohe Diskrepanz von einer realitätsnahen Einschätzung, wie es bei den Amis aussieht und was dann am Ende rumkommen wird. Also. Ja, und aber damit stellt sich halt die gesamte Medienlandschaft, nicht nur die Umfragen, Heini, sondern vor allem die gesamte Medienlandschaft stellt sich ein Armutszeugnis aus, weil deren Job ist es, die Leute objektiv, hatten wir eben bei Sascha Lobo, zu informieren. Und das hat offensichtlich nicht stattgefunden, wenn du so eine verzerrte Wahrnehmung der Chancen hast in Deutschland. Wenn du einfach glaubst, ja, Hillary wird gewinnen und den Trump wählen nur Wahnsinnige. Das ist ja auch der Tenor jetzt nach den Wahlen, ne? Das Übliche, ja, das sind die Frustrierten, die Kaputten, die Abgehängten, die was weiß ich. Der White Crash. Horribles. Aber das hier sieht doch einfach nur noch bitter aus, die Karte. Also da kann man, da beißt die Maus keinen Faden ab bei dem Sieg. Das ist mehr als eindeutig, ja. Und ich meine, ich habe mir die ARD-Berichterstattung angetan. Und ich weiß nicht, also es ist einfach nur ein Trauerspiel. Also dass ich das noch Journalismus nennen will. Die hatten dann ein Model eingeladen, was auch noch irgendwie ehemaliges Model, was mittlerweile in den Medien steht, das politische Analystin, die Pro-Trump-Sachen erzählt hat. Aber der Witz war halt, sie hat noch nicht mal mehr über Policies geredet, sozusagen über was er umsetzen würde. Also es ging nicht um die theoretischen Ziele des Kandidaten, sondern es war einfach nur so eine Schlammschlacht, wo man noch diese Gerüchteküche und diese Medien-Hype-Scaremonger-Geschichten klarstellen musste. Also im Grunde war die ganze Debatte nur, Trump ist der neue Hitler, und dann meinte sie, ja, aber Hitler war doch irgendwie in der Vergangenheit und ihr müsst mal eure Fakten checken. Und es ging nicht um sozusagen, was denn jetzt die Politik wäre in der Zukunft von jeweiligen Kandidaten. Und der Typ vom Spiegel hat eine besonders flache Nummer abgelegt. Also der meinte auch zu WikiLeaks, so, WikiLeaks, das haben wir nicht angeguckt, sie machen da wahrscheinlich Verschwörungstheorien. Also die Demokraten, die haben niemanden bezahlt, damit sie bei Trump-Rallies zu Gewaltausbrüchen aufgestachelt werden. Und da wurde niemand bezahlt, der irgendwas machen soll. Also wir wissen davon nichts. Wir kennen keine Verschwörungstheorien. Wie der Spiegel, wir schauen nicht in WikiLeaks. Alter, so ein dummer Mongo, Alter. Ohne Spaß, Mann. Richtige Trauerschau. Ja. Ja. Geil. Ja, das war unser Sonderstream zu den Wahlen in den USA. Ja, es ist... Ja, ich kann ja auch noch was andenken. Also, ich weiß nicht, man könnte ja vielleicht noch ein bisschen drüber reden, was sich jetzt schon alles, was es schon für politische Änderungen gibt. Also zum Beispiel, was ja jetzt auch im Raum steht, ist, diese TTIP ist ja jetzt angeblich gestorben, ja, weil Trump ja, hat ja schon gesagt, dass ich mir da absolut sicher bin, dass unsere Qualitätsjournalisten das verwechseln, wie üblich. Weil ich habe danach gesucht, eine gute Stunde lang irgendwas zu finden, was Trump über TTIP gesagt hat. Ich habe nichts gefunden. Er bezieht sich auf das NAFTA-Abkommen. Also das will er nachverhandeln praktisch. Ja, genau. Und das Transpazifische halt, das TPP. Und das wird immer verwechselt in Deutschland, so wie es immer heißt, die Amis wären auch gegen TTIP, das stimmt nicht. Das ist dieses TPP. Das bringen die immer durcheinander. Ja, da kann man aber auch mal durcheinander kommen, ne? Weil ich meine, wie oft hat sich da jetzt schon die Bezeichnung geändert und es war im Prinzip immer irgendwie was Ähnliches drin, ja? Ja, aber nicht, wenn du dein Geld damit verdienst, darüber Bericht zu erstatten. Ja, und vor allen Dingen nicht, wenn du dich den ganzen Tag darüber ausholst, wie dumm und uninformiert die Amerikaner sind. Ja, also ich meine, klar kann man da als aufgeklärter Bürger oder als uninformierter Bürger durch auch mal durcheinander kommen, aber als ein Journalist erwarte ich, dass er das genau weiß. Also, weil so Dinge werden ja auch seit über 10 Jahren verhandelt. Und, aber seit 10 Jahren Journalisten sind doch auch nur Menschen. Ja, die machen mal Fehler, rutschen von der Maus ab. Ja, das passiert halt. Außerdem fällt das auch alles unter nicht so heiß essen, wie gekocht wird. Weil ich denke, da wird auch vielen Leuten, die Trump gewählt haben, noch bitter bewusst werden, dass auch ein Kandidat Trump halt oder ein Präsident Trump in den Zwängen des amerikanischen Systems, der hat das Repräsentantenhaus, er hat den Senat, aber es gibt trotzdem noch Tausende von Leuten, die an ihm zerren und ihn in irgendeine Richtung schieben. Er hat das überhaupt nicht. Das Problem ist ja halt, er ist ja ein Außenseiter und in seiner eigenen Partei ist er ja auch durchaus umstritten. Ja, also und das nominell wird absolut nicht so sein. Das wird absolut nicht so sein, dass die ihm jetzt alles geben, was er irgendwie möchte, nur weil er der Präsident ist. Ja, klar, ich meine, also ich denke mal, dass viele auch einfach versuchen, ihm da Stöcke zwischen die Beine zu werfen und dass er halt eben seine Amtszeit größtenteils damit verbringen muss, Widerstände zu überwinden, ja, aus den eigenen Reihen. Also ich glaube, wir können alle froh sein, wenn er da einen Quadratmeter Mauer fertig kriegt, ja. Also wirklich. Ja, also was er halt alleine machen könnte, wäre natürlich so ein Freihandelsabkommen kippen, was jetzt neu verhandelt wird, weil das landet ja auf seinem Tisch irgendwann zum Unterschreiben. Und was er machen kann, ist halt auch die ganzen Sachen kippen, die Obama wegen des Widerstands aus den beiden Kammern per Dekret durchgedrückt hat. Unter anderem auch die Obamacare-Gesundheitsvorsorge. Die kann er auch mit einem Präsidentendekret wieder kippen, so wie Obama sie mit einem Präsidentendekret eingesetzt hat praktisch. Soweit ich das verstanden habe, ich bin da immer... Ja, da bin ich aber auch mal gespannt, wie das dann wird, weil es hat sich auch der Supreme Court noch damit beschäftigt und so. Ja, aber den können die Republikaner ja jetzt auch besetzen, nach ihrem Gusto. Aber die ersetzen da ja einen, der vorher auch schon immer mit denen gestimmt hat. Hm. Also, das ist ja jetzt der Ersatz für diesen Scalia-Typen. Radio Freedom im Chat sagt, weißer Milliardär wirft Minderheitenfamilie aus öffentlich gefördertem Wohnraum. Böse. nee, aber das Ding ist ja auch, selbst wenn halt die obersten Richter dann Republikaner sind, das ist ja dann auch kein Garant, dass sie so stimmen, wie man das dann gerne hätte. Also das ist ja, es gibt ja Checks und Balances, also das ist ein sehr guter Punkt, den der Chris da einbringt, weil letztendlich, ja, der Präsident hat viel Macht, aber diese viele Macht wird auch sehr stark verwässert, wenn es darum geht, sie tatsächlich auch anzuwenden. Also, you gotta grab life by the pussy. Exakt, exakt. Ja, das wäre es aber auch. Ich frage mich wirklich, wie will sich die deutsche Medienlandschaft eigentlich bei einem Präsident Trump rehabilitieren? Der sieht doch sowas wie das Ding hier vom WDR. Der hört doch zum Beispiel auch, was Stegner und was Sigmar Gabriel über ihn sagen. Dass die nicht langsam verstehen, dass das so nicht weitergehen gab's kann. Gab's da nicht irgendwie vor kurzem so ein Hashtag Shut the fuck up Germany oder so? Mhm. Oder was war das nochmal? Und ich finde auch gerade, auch wenn man das mit der Behandlung Bezug von Recep Tayyip Erdogan vergleicht, der gerade ein paar Kilometer südlich von uns ganze Oppositionsparteien versucht auszuradieren, sich dann so zu benehmen gegenüber Trump, der noch nichts gemacht hat, im Endeffekt, ja, als Politik, als Präsident, sich so zu benehmen und Erdogan kriegt... Das ist lächerlich, ja. Ja, weißt du, bei Erdogan wird darüber diskutiert, was darf Satire und keine Ahnung, es gibt sogar Leute, die das scheiße finden, was der Böhmermann gemacht hat und alles. Und da wird nicht mal drüber nachgedacht. Ach, der Trump, das ist dieser orange Typ aus den amerikanischen, also aus Amerika, der ist jetzt Präsident. Aber über ihn lustig machen dürfen wir ja immer noch. Das machen die Amis doch auch, ja. Wobei ich da fast sagen würde, unter guten Freunden kannst du dich beleidigen. Ja. Aber du weißt ja, dass die das ernst meinen. Das ist ja das Ding, warum das nicht so lustig ist, weil sie es ernst meinen, weißt du? Ja, stimmt schon. Aber das wäre so mein erster Gedanke, weil wenn du so dir das anguckst, du schon eigentlich die Leute nicht beleidigen, die du nicht leiden kannst. Also mit denen du eh schon auf Sauerkurs bist, mit den Leuten, mit denen du dich gut verstehst, die kannst auch mal vor den Kopf stoßen sozusagen und jeder findet es lustig. Also. Aber ja. Grab life by the pussy. Ach, woke the fuck. Was ist das denn bitte für ein. Also. Dafür zahlen sie mit ihren Gebühren. Ätzend. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Trump tatsächlich sozusagen seine Wirtschaftspolitik umsetzen kann, wie er sie vorgeschlagen hat. Weil über Jahrzehnte hinweg, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die USA einem System bedient, wo sozusagen der Rest der Welt danach geschaut hat, dass es den USA gut ging, weil direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war die USA über 50% der Weltwirtschaftsleistung. Und dann war das sozusagen in Europa einfach so eine Policy, dass man geguckt hat, Hauptsache Benefit USA, solange es denen gut geht, geht es auch uns indirekt gut. Und darüber wurden eigentlich sehr viele auch Freihandelsabkommen ausgehandelt, die eigentlich bisher immer sehr zugunsten der USA waren. Also seine Rhetorik von We're losing in trade ist für mich eigentlich, also die war nie so richtig glaubhaft. Also ich weiß zwar, dass das bei vielen Leuten gut angekommen ist, aber so richtig glaubhaft war das für mich nicht, weil eigentlich ist der ganze Trade für die USA schon eigentlich ziemlich gut geregelt. Und ich habe auch immer gedacht, dass China war so ein Boogeyman, weißt du, damit er halt eben die Wählerstelle Arbeiterklasse kriegt. So. Ja, die Kommunisten, Mann. Die Kommunisten kommen. Sozusagen, was er vorschlägt, dieser Wirtschaftsprotektionismus, dass du dann, wenn eine Firma rausgeht, zack, 30% Importsteuer drauf machst. Kann aber auch extrem in die Hose gehen. Ich wollte es gerade sagen, wie soll das denn funktionieren? Damit werden ja quasi die Produkte auch teurer, sie werden zu teuren Preisen verkauft. Stellt er sich vor, dass er dadurch die Wirtschaft ankurbelt, weil halt eben teure Produkte verkauft werden, die Leute dann dementsprechend mehr verdienen? Oder ich verstehe das nicht. Also im Normalfall geht so eine Politik eine Weile lang gut und dann tun die anderen Länder drauf reagieren und tun auch Importzölle drauf verhängen. Und dann ist die US-Wirtschaft isoliert und dann muss sozusagen diese kurze Grace-Period gut genug gewesen sein, um die wichtigsten Wirtschaften zurück ins Land zu holen. Andererseits ist die USA dann wirtschaftlich komplett auf dem absteigenden Ast. Ja. Das ist sozusagen das, was bei rumkommen kann. Wenn er das überhaupt so durchsetzen kann, weil so eine grundsätzliche Neuausrichtung von der Wirtschaft, also selbst wenn gar keine Bedenken da sind für die neue Ausrichtung, also selbst nur diese Transition ist sozusagen politisch sehr schwer umzusetzen. Also weil eine Wirtschaft ist halt schon ziemlich groß und da hängt sehr, sehr viel Kram mit zusammen. Und das wirklich zu ändern, ist halt schon eine richtig krasse Aufgabe. Ich meine, wir kennen das ja von Zentralwirtschaftsumstellung, dass das wirtschaftlich erstmal nicht so gut war und dass dann im Endeffekt die neue Wirtschaftsform auch ihre Negativseiten hat. Und es wird halt interessant. Es kann die USA an die Wand fahren oder es ihnen tatsächlich helfen. Aber da können wir jetzt zuschauen, ob er das überhaupt tatsächlich umsetzen kann. Also was er jedenfalls wahrscheinlich nicht tun, wahrscheinlich habe ich gerade gesagt, was er nicht tun wird, ist, und das wird jetzt wahrscheinlich viele Poll-Besucher, also politically incorrect Besucher, enttäuschen, es werden keine turboradikalisierte Nationalisten durch die Straßen Amerikas ziehen, um da irgendwelche unliebsamen Degenerierten zu exekutieren. Ja, also ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, das ist auch schwer vorstellbar. Ich meine, ein guter Teil, warum die Demokraten halt schon auch mit verloren haben, ist, dass du Migrant, illegaler Migrant und Flüchtling, dass du das alles unter diesem Begriff Foreigner zusammenpackst. Das haben wir ja in Deutschland auch, dass du keinen Unterschied zwischen illegalem und legalem Einwanderer machst und Flüchtling, sondern einfach nur sagst, du bist ein Nazi, sobald du sagst, es gibt den Unterschied zwischen Flüchtlinge, die 2 Jahre Schutz brauchen und wieder nach Hause gehen, Migranten, die hierher kommen, weil sie gebraucht sind, und illegale Migranten, die hier sind, obwohl wir sie nicht hier haben wollen. Das ist ja so gewollt, dass wenn du ein Detail kritisierst, du gleichzeitig in diese rassistische Ecke abdriftest. Ja? Also das hat gut funktioniert in den USA, wie man sieht, dieser rhetorische Trick. Aber ich würde sagen, dass an der Rhetorik auch ein guter Schwung von Demokraten keinen Bock mehr auf die Demokraten hatten, weil das einfach eine dumme Rhetorik ist. Weil wenn du als Mexikaner legal in die USA kommst und dann halt auch noch irgendwie einen Verbrecher hast, der halt ein Landsmann ist, der jetzt dann schon mal abgeschoben worden ist und zurückkommt, dann fühlst du dich selber mit deinem erlaubten Visa auch scheiße, weil jemand anders einfach die Regeln bricht und auch da ist. Und natürlich gibt es auch die Fälle, wo das so ein Vorzeigebürger ist, der dann illegal da ist. Das gibt es natürlich auch. Nur das Ding ist halt, dass jeder Migrant sich eigentlich darüber zukotzt, wenn die Illegalen sozusagen deine Migration in ein schlechtes Bild rücken, weil es dann einfach kacke ist für dich. Also, und in den USA, also weniger Migration für die USA, ja, bei jeder Immigrationswelle ging es den Schwarzen in den USA danach schlechter. Also da kann man sich dann auch überlegen, so okay, entweder man bekommt neue Leute ins Land und die Schwarzen müssen sich noch mehr um prekäre Jobs kämpfen, oder die können halt auch mal mehr aufatmen. Also, ja. Der hier ist fantastisch, der ist wirklich fantastisch. Marina Weißband ist nachts wach geworden, weil sie eine Erschütterung der Macht gespürt hat. Und Julia Schramm auch zur gleichen Zeit. Ist das nicht der Hammer? Nennst du ihr bestimmt auch beide gleichzeitig. Die Jedi-Schnallen, ey. Oh Gott. Ich habe eine Erschütterung in der Macht gespürt, als ob 1000 Demokraten auf einmal... Wie geht es weiter? Ich kann das aufschreien und dann plötzlich verstummen. Aber... Verstummen, ja genau, das war's, genau, dankeschön. Oh, Lacey Green, ach, das wird ja immer besser. Boah, so mal ja, ran, ja. Fascism, ja. So geil, oder? Fuck you, white America, fuck you, you racist, misogynist, pieces of shit. Geil. Ah, geil. Ja, aber eigentlich ist doch für so eine Lacey-Trump-Wahl doch die bessere Wahl, weil sie jetzt sich die ganze Zeit in Szene setzen kann und rufen kann, ihr seid alles Faschisten. Ja. Ey, also, Videomaterial für die nächsten 4 Jahre, ja klar, Mann. Ja. Also, weil wenn jetzt Hillary da wäre, dann wäre ja für sie... Oh, Kahuna ist aber auch so böse. Oh, Kahuna, falls du zuhörst, sehr gute Arbeit. Fantastisch. Ja, vielen, vielen Dank. Oh Gott. Wie gerne wäre ich heute Mäuschen gewesen an vielen Stellen. Ich habe mich fast totgelacht. Pfeil, du hast gerade was gekriegt. Jetzt versuche ich, Mäuschen gesagt, um noch mehr zu erpressen. Ja, ja. Mäuschen, wo? Und ich meine, wenn ihr euch noch erinnern könnt, am Sonntag hatte ich das schon angekündigt, dass Trump Präsident wird. Dachte ich zumindest im Stream. Oh, das Bild hat er von mir. Habe ich erwähnt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ist ja, geil. Aber das ist ja noch eine relativ, also das darf doch nicht wahr sein, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Vor allem Accusations. Tell me again how rape and sexual assault accusations will ruin a man's career. Es geht nicht mal darum, dass er es getan hat. Er sollte eigentlich schon kaputt sein, wenn man es ihm nur vorgeworfen hat. Mit dem Finger drauf zeigen und er muss dann explodieren. Nein, Accusations, weil es gab ja mal dieses Gerücht, dass Donald Trump, ich glaube, eine 12-Jährige sexuell belästigt hätte. Sie, also die 12-Jährige hat ihn quasi beschuldigt, dass er das getan hätte. Hat dann aber die Anklage zurückgezogen. Es hat sich rausgestellt, dass es halt nicht gestimmt hat. Aber weißt ja, wenn man einmal mit Dreck bewirft, ne? Ja, der muss ja dann auch kleben bleiben, der Dreck. Ja, ja, vor allem, wenn die Medien dann halt in der Vergangenheit rumgraben und dann irgendwelche 11 Jahre alten Geschichten rausholen, ja, damit sie daraus einen lustigen Strohmann bauen können, um um einen Präsidentschaftskandidaten zu sabotieren. Und ich meine, bei Hillarys Ehemann haben sie das mit dem Lolita-Express mitfliegen in dem Flugzeug nie erwähnt. Ja, oder dieser Käse-Pizza-Palast da und die ganzen komischen Geschichten, die da aufgetaucht sind und diese seltsamen Verbindungen zu irgendwelchen Pedo-Ringen und sowas alles, weißt du? Ja, also bei WikiLeaks echt gruselig, mal Spirit, das ist so, wow. Aha. Genau, Spirit Cooking war das. Also wo der Kampagnenleiter Spirit Cooking hat, also wo dann so eine Satanistin mit ihm zusammen Essen kocht und sie so ein Ritual durchführen bei ihm privat zu Hause, wo dann in der E-Mail steht, dass, ich weiß nicht mehr genau das Alter von den Kindern, aber irgendwie so 8, 9 und 10 oder 11-jährig dann in einem Pool hocken for your entertainment. Und das war ihr Kampagnenleiter und das steht in der E-Mail. Und keine Ahnung, vielleicht haben die ja auch miteinander, keine Ahnung, Lieder gesungen, weiß ich nicht. Aber irgendwie die E-Mail selber war halt schon richtig heftig. Ich kann mal bei WikiLeaks nachgucken, WikiLeaks und dann Spirit Cooking. Sehr interessant, also, und abartig. Also. Sehr interessant und abartig ist eine lustige Kombination. Ja. Oh, wenn es nicht so eklig wäre. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, das finde ich auch gut. Wir haben jetzt schon 11 Downvotes. Ja. Also, das Salz muss fließen. Hat sich wahrscheinlich jemand darüber gefreut, oh, die sind alle so links ausgerichtet. Ja, da müssen wir erstmal irgendwie uns die Weltraumaffen angucken und so. Ja. Also, ich kann gerne mal erklären, warum mich das freut, dass Trump gewonnen hat. Also, jetzt, ich. Mal abgesehen davon, dass ich auch ein bisschen bei dem Hype-Train mitgefahren bin und die Memes sehr lustig fand und so, ja, das war alles Beiwerk. Was ich jetzt vor allem gut finde, ist einerseits natürlich, dass halt eben das linkslehnende Establishment einen ausgewatscht gekriegt hat, quasi nach dem Motto, wurde eine Narrative über Trump kreiert. Und obwohl 24 Stunden am Tag diese Dauerbeschallung halt eben stattfand, ja, der Trump ist böse, ist ein Sexist, ist Rassist und so weiter und so fort, gab es Leute, die halt eben durch diesen Bullshit geblickt haben und sich dazu entschlossen haben, ihn trotzdem zu wählen. Ja, und das finde ich schon mal gut, weil nämlich den Medien viel zu viel Macht in dieser Hinsicht in die Hände gelegt wird. Und ich persönlich finde auch, dass es nicht nur ein amerikanisches Phänomen ist, sondern wir das hier in Deutschland genauso haben. Ja, dass halt eben so ein Propaganda will ich nicht sagen, aber so ein aktionistischer Journalismus ungewählt betrieben wird. Fall, ja? Also auf Steroiden würde ich sagen. Also zum Beispiel sowas wie... Genau. Also die Tatsache, dass in Amerika, da sind das ja alles Privatunternehmen, die Medien, und wenn es da irgendwelche Überschneidungen gibt, also die haben ja ein ganz anderes Verhältnis dann zu den Politikern da. Und in Deutschland ist es ja vollkommen normal, dass die Politiker in den Staatsmedien irgendwie stattfinden. So was gibt es in Amerika ja nicht. Ich muss halt sagen, das mit dem Trump, ich bin da halt so ein bisschen, ich mag das mehr, wenn es authentisch ist. Hillary ist einfach Establishment und ist zwar mehr so linkslehnend, aber einfach neoliberal. Neoliberal ist sowas, was die SPD gemacht hat. Man will so ein bisschen links sein, aber sobald man die Macht kommt, ist es eh eigentlich egal, weil man ist an der Macht und dann kann man auch Hartz IV einführen, was die härtesten Kürzungen im Sozialstaat ever waren. Und zum Beispiel Wirtschaftskrise von 2008, das ist was auf die Kappe von Bill Clinton geht, von ihrem Ehemann. Der hat nämlich den Glass-Steagall Act außer Kraft gesetzt. Ihr Ehemann, der hat auch einen Reaktor an Nordkorea geliefert, mit dem Nordkorea dann zur Atombombe gekommen ist. Und neoliberal ist halt dieses, ich bin so ein bisschen links so, aber ich bin halt so mit im dominanten System. Also ich bin halt Teil der Elite, Teil der Clique und wir machen sowieso das, was wir machen wollen. Und da ist mir, obwohl ich selber auch eigentlich eher links bin, ein konservativer Politiker, der von der Seite kommt, lieber wie einfach nur einfach so links Establishment. Weil, keine Ahnung, die Grünen sind ja mittlerweile auch für, komm, wir bomben hier und wir bomben da und mit Realos und mit was auf dem Balkan war. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, ich mag es halt, wenn Politik authentisch ist. Also wenn die Leute wirklich dahinter stehen und nicht einfach nur so, ja, wir machen Kompromiss und ihr wählt uns und am Ende machen wir eh nicht das, wofür wir gewählt worden sind. Ich meine, Hillary, keine Ahnung, sie meinte, I need to have a private and a public position. Also, weißt du, so keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, man kann das eigentlich nur feiern, dass obwohl die ganzen Medien sich in Anführungszeichen verschworen haben, die Hillary zur Präsidentin zu machen, dass man den Medien gesagt hat, fickt euch. Fickt euch mal richtig hart. Also, weil ihr seid ungewählte Politiker. Bericht erstattet mal wieder. Objektiv. Ein paar von euch können ja ungewählte Politiker bleiben. Aber der objektive Teil von eurer Fraktion, von eurem Job, der ist einfach nicht mehr da und der muss zurückkommen. Ja, eben. Weißt du, die können ja auch alle ruhig politisch aktiv sein und so, aber muss ich das denn jedes Mal mit der Arbeit verbinden von denen? Ja, ich meine, die sollten doch gefälligst so objektiv wie nur möglich als Journalist berichten. Und wenn sie dann halt irgendwie auf ihrem privaten Blog schreiben, keine Ahnung, ich finde den Politiker doof, weil das und das, dann können sie das doch gerne tun und man will das ja nicht verbieten. Ist ja, naja, freies Land. Ja, aber diese Narrative, die dann halt eben entstehen, ja, weil sich angeblich dann alle einig sind über eine bestimmte Sache und sowas alles, das muss man durchbrechen, weil da fängt es an, dass es halt eben mehr so eine Art eine Wahrheit ist, eine konstruierte Wahrheit ist, die den tatsächlichen Verhältnissen übergestülpt wird, ja. Es wäre halt schön, wenn der Trump tatsächlich diesen Schwung von American Exceptionalism, oh Gott, Alter, Fachwörter, wenn er das tatsächlich zurückrudern kann, weil worüber ich mich mal echt freuen würde, wäre, wenn die USA halt auch die Menschenrechtskonventionen anerkennen würden und sich dem auch unterwerfen würden. Und ich halte es persönlich für wahrscheinlicher unter Trump wie unter Hillary. Ja. Und, ist auch so, das hat mich heute auch so an dieser Rede der Bundeskanzlerin gestört, wo sie dann halt quasi ihn nochmal ermahnt hat, quasi so, er solle sich doch bitte demokratisch verhalten, er solle die Demokratie würdigen. Und das war echt bitteres Lachen, was ich da im LKW vor mir gegeben habe, so, weißt du. Da dachte ich mir, wenn Demokratie passiert ist, dann heute in Amerika, ja, und ja. Frau Merkel über ihre Verfehlungen, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, die sind vielen Leuten hier klar, ja. Weißt du, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden. Also die Den Haag-Konvention unterzeichnen, das wäre der erste Schritt Richtung weniger Kriege, weniger Konflikte weltweit. Solange das nicht gemacht wird von Staaten wie USA und Russland, wird das immer so weitergehen. Und ich muss sagen, ich habe auch gerne Flüchtlinge willkommen. Aber wenn die mächtigsten Staaten sich nicht darauf einigen wollen, dass sie bei Den Haag mitmachen und wirklich alle Leute drankommen, wenn zum Beispiel in Kunduz ein Krankenhaus bombardiert wird, wenn da nicht auch ein US-Präsident nach Den Haag kommen kann, habe ich eigentlich auch keine Lust, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Weil politisch gesehen versuchen wir doch gar nicht, Konflikte wirklich eine Sache von gestern zu machen. Und dann ist es mir doch vollkommen Schnurz, wann und wo irgendwas dann bombardiert wird und was die Folgen davon sind, wenn wir als Bevölkerung nicht in der Lage sind, genügend Druck auf unsere Politiker zu machen, dass wir dieses Problem tatsächlich nachhaltig lösen wollen. Und mit Trump ist es nicht super wahrscheinlich, aber auf jeden Fall wahrscheinlicher wie mit Hillary. Also bei mir ist es der Standpunkt, den auch halt Michael Moore da letztens in seinem Rant vertreten hat. Ne? Also wir haben nur im Endeffekt die eine Möglichkeit, die Wahl. Ja, soweit ist die Demokratie ja eigentlich schon zurückgeschnitten. Ja, ist ja eine sehr, sehr indirekte Demokratie, die wir haben. Ja. Und dann wundern sich die, also das steht eigentlich auch gar nicht mehr im Drehbuch, das ist ja auch schon verrückt. Ja. Also dass so viele Leute schon gar nicht mehr auf dem Zettel haben, dass sowas überhaupt passiert, dass die Wähler wirklich ihren Arsch hochkriegen und in Zahlen wählen gehen, die halt. Also es sind ja viele wohl Obama-Wähler zu Hause geblieben, aber viele Nicht-Wähler wählen gegangen in Amerika. Und die Leute haben es einfach begriffen. Und ich denke, da wird einigen Leuten in Deutschland jetzt noch mehr der Arsch auch auf Grundeis gehen, weil das ja hier genauso passieren kann im Endeffekt. Also macht noch ein paar Dummheiten. Wie wieder während den Anfängen. Ja, das kannst du heute... Ja. Ah, ja. Da gab es dann... Also ich meine, das kannst du heute den ganzen Tag... Wir müssen uns mal irgendwie Signale oder so ausdenken, weißt du? Das Signal ist, ich fange an zu reden. Dann seid ihr einfach ruhig, okay? Dann sag, was du sagen wolltest. Also ich ignoriere es jetzt, weil du es gesagt hast. Ich habe jetzt schon wieder voll den Faden verloren. Worum ging es nochmal? Ach genau, Trump hat gewonnen. Trump! Wann ist jetzt dann eigentlich der Stichtag, dass Anime real wird? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also. Ja, da könnte ich jetzt wieder was zu sagen, aber wurscht, ich glaube, da machen wir noch einen Sonderstream zu den Verschwörungstheorien oder so, hatten wir mal gesagt, oder? Ja, mach mal. Irgendwann. Aber ich meine, schau mal, bei den Podesta-E-Mails gab es eine E-Mail mit drin, wo ein Milliardär, ein Podesta, ich glaube, es war ein Podesta selber eine E-Mail geschrieben hat, wo er eine Princeton-Studie zitiert hat und meinte, also die Studie von Princeton, die spricht darüber, dass die USA ein Land ist, was demokratische Features hat, was aber per Definition eine Oligarchie ist. Und dann schreibt der Milliardär, du packt den Link zu der Studie dran und sagt halt, I guess it takes a study to point the obvious out. Und ich weiß nicht, so eine Wildcard wie Trump ist halt eher eine Möglichkeit, dass es nicht weiter so geht wie Hillary, die laut ARD 1 Milliarde Euro nur für Online-Wahlkampf ausgegeben hat. Aber ich habe die Zahl noch nirgendwo verifizieren können. Aber das meint sie in der ARD. 1 Milliarde. Nur im Internet. Richtig krass, hart. Mann, krass. Ja, da freuen sich die ganzen dummen Online-Medienblätter. Das war da ausnahmsweise mal einer bezahlt für die dummen Klicks. Ja, das war auf jeden Fall hier auch nochmal ein guter Überblick hier von dem Don Alfonso zu den Stichwort Medien und Clinton. Ja, weil man sagt ja nicht aus Spaß Clinton News Network, ne? Da hat sich ja sonst keiner mit beschäftigt, also in Deutschland, mit dem Kram. Also ich habe nichts darüber gelesen, irgendwo bei den größeren. Was? Ja. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet, von wegen, nee, WikiLeaks können wir nicht lesen, das ist ja alles Verschwörung. Also wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, ging es da auch teilweise um das Interview, was dann einfach mal unterbrochen wurde, weil es halt eben nicht so gelaufen ist, wie sie es wollten, oder? Ja, und irgendwelche Fragen eingereicht für irgendwelche Republikaner. Also so harte Fragen irgendwie, wie viele Basen gibt es in Asien oder irgend so ein Zeug. Das ist ja auch eine echt wichtige, also das ist eine Qualifikation, dass mir jemand genau sagen kann, wie viele Basen Amerika in Asien hat. Das, also den wähle ich, wenn er das kann. Super. Genau, Idee. Ja, keine Ahnung, das reihen die in Deutschland ja auch selten, dass den Amerikanern meistens diese Außenpolitik auch relativ egal ist. Willst du etwas sagen, das ist alles eurozentrisch? Nicht mit diesen Worten, aber ja, keine Ahnung, weil ist natürlich richtig aus dem Ausland, da nimmt man natürlich Amerika immer irgendwie als was anderes wahr, wo hauptsächlich wichtig ist, wie das im Verhältnis steht zu dem eigenen Land. Aber Otto Normalamerikaner, das ist ja halbwegs egal, was irgendwo sonst los ist. Also das ist bei uns in Deutschland schon ein bisschen anders, wo wir uns um jeden Kram irgendwie Gedanken machen, nur nicht über unseren eigenen Scheiß. Naja, ja, ich meine, guck mal, wir haben immer noch eine Flüchtlingskrise, ja, und jetzt, worüber wird gesprochen, über irgendwelche komischen Folgen, die es haben könnte, wenn jetzt Trump sein Amt antritt und sowas. Ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, irgendwie, keine Ahnung, berichtet doch darüber, wenn es passiert, oder? In Amerika hat der Kongress meines Wissens nach noch nicht einstimmig dafür gestimmt, irgendwelches Strafrecht irgendwie schiefzulegen, weil irgendwelche Frauenverbände es gefordert haben oder sowas. Hm. Also von daher musst du erstmal eine eigene Nase packen. Was war dieses hier, Ebel? Er ist nicht da wahrscheinlich. Ja, ist kurz AFK. Steht unten. Transition 2016. Wird er operiert? Ja, wahrscheinlich. Ah, das ist ja raffiniert, ja. Das wäre schlau, dass er, wenn er dann so zum Amtsantritt kommt, er als Frau. Genau, dann ich bin jetzt immun gegen Kritik. Und dann greift er sich an die eigene Pussy. Grabs his own pussy. Ja, das ist hier unser kleiner Liebling aus Berlin mit ihrer Berliner Schnauze. Also da sagt einer Anti-Donahue, es ist ja noch viel demoralisierender, wenn man weiß, wie hart Hillary gearbeitet, wie qualifiziert sie ist. Und doch, ach, und jede Frau kennt dieses Gefühl. Ja, jede Frau, die schon mal zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen angetreten ist, kennt dieses Gefühl. Und dann kommt ihr der Rainer Rehak und fragt, ja, so you would be happier with a female Trump, also hättest du lieber einen weiblichen Trump. Und dann gucken wir doch mal, wie unsere super Hate Speech Ablehnerin Martha dir darauf reagiert. Ja, wie stumpf muss man sein, um das da rauszulesen? Fuck off. Sowas. Und dann auch hier, wie geil, das war eine ehrliche Frage, aber da du sofort mit Beleidigungen antwortest, hat sich das natürlich erledigt. Tja, hat es, wenn du meine Arbeit wirklich verfolgen würdest, wäre so eine Frage gar nicht erst aufgekommen. Also educate yourself, Shitlord. Es ist fantastisch. In deiner Frage hast du keinen Respekt ausgedrückt. Das ist echt unglaublich. Wie weit sich diese Leute schon vom Boden entfernt haben. Die schweben schon irgendwie mindestens 30 Zentimeter drüber. Ist halt so, wenn du deinen Respekt nicht ausdrückst gegenüber Don Witzurek, ne, dann hast du bald einen Pferdekopf im Bett liegen. Ja. Mann, echt. Ich habe hier, weiß nicht, ob du das kurzfristig einblenden kannst, ich habe noch was in den Chat gehauen, dann haben auch unsere Freunde von auf Klo, da haben wir ja letztens mal uns eine Folge von angeguckt, auch die haben angemessen reagiert. Make Kaki great again. Also das wird übrigens von auf Klo angeguckt. Ich glaube, wir hatten es noch vor, aber wir hatten es noch nicht geschafft, oder? Hatten wir nicht diese eine zusammengeschaut mit dieser Susie Grimes? Ne, weiß ich nicht. Oder wir hatten es vor. Ich weiß es nicht. Aber wir hatten schon mal drüber gesprochen. Das ist nämlich auch ein Teil von dieser Funk-Geschichte. Das heißt, dieses Meme, dieses verunglückte Meme ist mit ihren Rundfunkgebühren bezahlt worden. Ne? Das Propagandasteuer, ja. Eigentlich bist du... Ich bin übrigens gerade echt enttäuscht über die Qualität dieses Memes. Also ich meine, man sieht, der Benutzer hatte gewisse Fertigkeiten und Kenntnisse in Bildbearbeitungssoftware, aber irgendwo wirkt das Ganze weder billig und dadurch komisch noch gut gemacht und dadurch High-Quality meme-tastisch. Das ganze Meme ist sozusagen, wie ein amerikanischer Präsident sagen würde, Low-Energy. Das ist seelenlos auf gewisse Weise. Also ich hätte es vielleicht lustig gefunden, mit 7 oder 8 hätte ich das schon gekichert. Ja. Also das muss aber ich aber... Wo kriegt man eigentlich Plüsch-Scheißhaufen, jetzt wo ich den gerade sehe? Ach, ist das nicht von WhatsApp der Scheißhaufen? Nee, ist das nicht generell dieses Emoji-Scheißhaufen-Ding? Genau. Ach so. Finde den Scheißhaufen mit die Weltraumaffen. Wer ihn zuerst wirft, hat gewonnen. Das ist doch mal Qualitäts-YouTube hier. Quality Content, everyone. Wunderprächtig. Aber das war halt schon lustig. Es gab einen Professor, der heißt Liebermann. How to get to the White House heißt sein Buch, glaube ich. Der hat irgendwie 10 US-Wahlen 8 richtig vorausgesagt und der meinte auch, dass Trump gewinnen wird. Und es gab noch eine andere KI, die seinen Sieg vorausgesagt hat. Und die CIA-Firma hat seinen Sieg auch vorhergesagt. Und eigentlich ist es halt so, dass Big Data jetzt schon auch seine Flaws hat natürlich. Aber dass ich Big Data mehr vertraue, oder einer mathematischen Formel das zu berechnen oder vorherzusagen, wie, ich weiß nicht, etablierten Medien. Gut, eigentlich die Analytiker hätten das eigentlich schon wissen können. Aber ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, was für ein scheiß Job die Medien gemacht haben. Ja, aber ich meine, das Problem ist ja auch nicht neu. Also ich erinnere mich noch an diesen 2004-Wahlkampf, also die Wiederwahl von George Bush, wo ja auch die ganzen Umfragen und auch dieses ganze Exit-Polling eigentlich, also diese Fragen, die den Leuten beim Verlassen der Wahllokale stellen, auch in eine ganz andere Richtung gezeigt haben, als hinterher dabei rausgekommen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, in ARD hat, ich weiß nicht mehr, glaube Moderatorin oder Moderator, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand hat in der ARD-Show meinte, ja, da haben die Trump-Supporter die Medien und die Analysten ziemlich aufs Glatteis geführt. Ja, natürlich. Die sind schuld, diese Schlitzaugen. Ja. diese Schlitzohren. Ja, ich ja, da hatte ich schon diesen Taz-Artikel gesehen, wo sie sich über 4chan ausgelassen haben. Oh ja, der ist auch echt super. Wäre der vor 2 Jahren erschienen, wäre der auch aktuell gewesen. Was? Die Taz, ich guck mal gerade, habe ich hier, glaube ich, noch irgendwo im Verlauf. Ach, aber das ist ja eigentlich im Endeffekt, das ist nur ein schlecht informierter Artikel über 4chan, ohne zu bemerken, dass 4chan schon länger nicht mehr relevant ist. Ja. Ja, das natürlich ist, auch mit der Behauptung, dass Gamergate irgendwie da zu Hause ist und so. Ach so. Wie gesagt, vor 2 Jahren oder so wäre der Artikel, aber jetzt um die Zeit auch schon nicht mehr aktuell gewesen. Hat ja auch irgendwie was mit Trump zu tun, ja, oder klar, so? Weil es gibt ja immer wieder Käfefrosch. Es gibt ja immer wieder. Ja, genau, das meine ich. Es gibt ja die Leute, die so sagen, ja, so auf den Imageboards, das ist so die Twitter-Gestapo von Trump und so, ja, und die rekrutieren sich auf den Imageboards gegenseitig, machen dann irgendwelche Aktionen und blitzen dann auf Twitter in Hashtags und belästigen irgendwelche Journalisten und so, ja. Also in der deutschen Gamergate-Timeline gab es dazu einen schönen Tweet von dem tollen Baron von Agitpop, der meinte, Gamergate ist in massiver Front aufgetreten als Pro-Trump-Social-Media-Miliz. Und dazu sagt dann noch jemand danach, ein Stefan Sasse sagt dazu noch, Propaganda für Trump zeigt auch, wie heuchlerisch und effizient Verteidigung Games sind und politisch war. Da kann man sich noch martialischer und noch gewalttätigere Sprache benutzen. Ja, kann man sich noch martialischer ausdrücken. Das ist ja der Hammer. Dann, weil Zoe Quinn es nicht geschafft hat, ihre Hose zugeknöpft zu lassen, wurde Trump gewählt. Geil. Take that, Nathan Grayson. Einen hässlichen Verbalschlag gegen Frauen in der Online-Spielindustrie spielte 4chan eine Rolle, ja, die darin bestand, dass sie gleich sofort Gamergate gebannt haben, alles, was damit zu tun hat, rausgeschmissen haben, ja, genau. Ja, 4chan hat in böswilliger Absicht einer radikal-feministischen NGO Geld gespendet. Diese Schweine. Marianopoulos hier irgendwo drin. Ja, die FAZ hat ja auch einen ziemlich bösen Artikel über Yiannopoulos geschrieben. Tatsächlich? Ja, ja. Mit ihm als er sei hier Alt-Right-Sprach-Dingsbums und, ja. Und würde, warte mal, ich kann es in den Chat posten. Breitbart-Redakteur Marianopoulos geht als einer der Wortführer der Alt-Righter auf, der sich bei Gelegenheit auch nochmal gern von der Bewegung distanziert. Der homosexuelle Brite, wenigstens haben sie das geschrieben, ist der wahrscheinlich berühmteste Internet-Troll der Welt. Ja, nur dass die meisten Tatsächlich wahrscheinlich noch nie diesen Namen gehört haben. Ja, richtig, für seinen Antifeminismus, mit dem er die Gamergate-Debatte ebenso anheizte wie die Schmähkampagne gegen die schwarze Ghostbusters-Darstellerin Leslie Jones. Ach Gott. Das ist ja wohl, ey, weißt du, die, ich kann es nur immer wieder betonen, wenn du mit deinen Trollen interagierst und immer wieder neues Benzin auf die Flammen drauf gießt, ja, dann hast du kein Recht mehr, dich als absolutes Opfer darzustellen, ja. Wenn du allerdings sagst, irgendwie, keine Ahnung, und die Leute wegblockst oder das machen ja sowieso, oder dich ein bisschen zurückziehst und so weiter, ja, dann kann man es vielleicht glauben, dass du das Opfer einer Hetzkampagne werden kannst, aber so doch nicht, ja. Es ist halt lächerlich. PB hatte die Wahl entschieden, auf jeden Fall. Zeremoniemeister. Ja, ja. Alter Schwede. Gegen Flüchtlinge, gegen Feministen, gegen die Meinungsdiktatur. Also ganz ehrlich, der Milo, das ist einfach nur ein Spiegel von den Pöblern von der linken Seite und er pöbelt einfach nur in ähnlicher Rhetorik zurück. Das ist alles. Selbst sein Feminismus ist Krebs, ist doch von der Feministin ausgeliehen. War das nicht irgendwie Masculinity ist Cancer von irgendeiner hochrangigen Feministin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber vieles von seiner Rhetorik ist eigentlich nur eine Mimik von der Linken. Also, das ist ein lebendes Meme im Endeffekt. Ja, wortwörtlich. Also da kann man sich dann auch direkt über die Linke aufregen, wenn einem der Milo nicht gefällt. Also Entschuldigung. Nö. Ich wollte mich noch bedanken, nämlich beim Ed Coffee People, der uns den Artikel hier aufgestöbert hat. Ich hätte ihn selber jetzt auch nicht gefunden, wahrscheinlich. Aber das ist, ja. Und ich meine, der Milo ist jetzt auch nicht unbedingt so meiner. Aber ja, ich muss ja nicht alles blöd finden. Alles verbieten wollen, nur weil es jetzt nicht so meins ist. Also ich finde, der Milo ist auch manchmal richtig nervtötend, weil er einfach so ein elendiger Narzisst ist, aber er hat es halt einfach raus, die gewisse Leute zu triggern und sich das anzusehen, ist unterhaltsam. Das gebe ich gerne zu, das gucke ich mir dann gerne an. Ja. Ja. Ja, aber auch alleine solche Leute irgendwie hinzustellen als, keine Ahnung, irgendwie Hassprediger. Ja. Vor allem zu sagen, er ist ein Hassprediger und dann im ersten Satz schreiben, ja, er redet von was war das? Meinungsfreiheit oder sowas? Meinungsdiktatur. Ja, genau. Oder er ist gegen die Meinungsdiktatur. Ja, das, was hat denn das da mit Hasspredigen zu tun? Ich glaube, das ist jetzt schon Hassen, wenn man gegen die Meinungsdiktatur ist. Weil das haben sie wahrscheinlich in Anführungsstrichen geschrieben, so nach dem Motto, das ist eine Verschwörungstheorie oder so, weil es gibt natürlich nicht eine Meinungsdiktatur. Ja, wie kann ja, der das auch ist, nur... Es ist ja, weißt du, ob du dann irgendwie ein Bart hast mit einem Turban, Leute in die Luft springst oder einfach was dagegen hast, dass das Establishment versucht, dir den Mund zu verbieten, ist jetzt heutzutage dasselbe, oder was? Hier ist der Abel mit dem Milo in Miami. Ach, das bist du? Okay. Du hast aber voll das freundliche Gesicht. Ja. Also ich kenne noch das andere Bild von dir, wo du so grimmig guckst. Angeber. Ja, tut mir leid. Ja, du bist genauso so eine narzisstische Nutte. Auf jeden Fall. Nein, Gott. Bin ich eigentlich jetzt der Einzige, der noch nicht sein Gesicht gezeigt hat? Ah nee, ich glaube, vom Mars, das war noch nicht im Stream, oder? Nee, ich bin noch anonym. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich kann dich identifizieren. Verdammt, Chris auch, Abel auch. Ja, genau. Stapel, alle. Ja. Self-Doxing intensifies. Es hat ja auch jemand irgendwie, habe ich gestern noch gesehen, jemand hat irgendwie Lena Dunhams Wählerverzeichnis-Eintrag veröffentlicht und offengelegt, dass sie nicht registriert ist, also nicht bei den Primaries für Clinton stimmen konnte. Und sind auch gleich Leute ausgerastet, unter anderem Randy Lee Harper, die von Doxing gesprochen hat. Weil ein öffentlich, also in Amerika ist es öffentlich einsehbar, das Wahlregister für jeden praktisch. Und ist also kein Doxing, wenn man die Daten daraus reproduziert. Aber Randy hat da draußen Doxing gemacht, natürlich. Randy meint ja auch, dass wenn du bei einer Domain deinen Namen einträgst, dass es auch Doxing ist und dass man da keine Namen mehr angeben soll. Und der Witz ist halt, dass man das gemacht hat, um weniger Internetkriminalität zu haben und einfach ein anonymisierter Hoster einfach nur etwas mehr Geld kostet. So 5 € im Monat. Also, oder mittlerweile glaube nur noch 2. 5 € war vor ein paar Jahren. Da dachte ich mir auch, gut, Randy. Aber man kann doch auch für das stehen, was man macht. Das ist doch eigentlich auch eine ganz einfache Taktik. Ja, das stimmt auch. Also, wobei, wenn du zum Beispiel so Heilpraktiker, Scharlatan auf den Zahn fühlst, dann kann das schon auch eklig sein. Ja, okay, wenn du was Verdecktes machen willst oder was irgendwie mit verdeckten Ermittlungen sozusagen zu tun hat, kann das natürlich schon ätzend sein. Also wie zum Beispiel hier das Psyram, die sind ja ganz gut, die tun immer Sachen, die banken und die sind aber auch komplett anonym, aber die brauchen das halt auch. Also dann halt, keine Ahnung, wenn du ein Con-Artist exposen du, das kennen wir ja noch mit den Akkus, dann ist halt auch, ja, erstmal der Spaß los. Nun gut. Genau, wir haben ja noch Zeit bis Januar oder Februar oder wann geht das richtig los? 20. Januar, glaube ich, ne? Mit dem Trump. Ja. Ja. Ah, der Schock in der Medienlandschaft sitzt auf jeden Fall schon recht tief. Wer jetzt noch weiter lachen möchte über Zukunftsvisionen von gewissen Medienmenschen, der könnte jetzt zum Beispiel Maischberger gucken. Oh Gott. Oh. Wer ist denn alles da? Augstein, Stokowski, Wizorek? Mit Lafontaine zum Beispiel und Alice Schwarzer. Oh Gott. Ja. Alte, weiße Männer und Frauen, da genau. Möchte doch schon wieder jammern. Ja, ja. Und falls ihr in der Nähe von Freiburg wohnt, da gibt es übrigens eine Trump-Siegesparty. Ja. Müsst ihr mal genau gucken. Info ist irgendwo auf Twitter. Müsst ihr mal gucken. Welche Trolle veranstalten die? Keine Ahnung, ich bin ja zu Hause. Noch. Aber was ich auch noch sagen wollte, das hat jemand sehr schön zusammengefasst heute auch auf Twitter. Da ging es darum, dass ja jetzt viele Leute wieder anfangen, von alten weißen Männern zu reden, die da irgendwie gewählt haben und so weiter und so fort. Der hat gesagt, das ist vorbei. Ich wünschte, das stimmt. Ich wünschte, das Signal würde so funktionieren. Ne? Aber ich bezweifle das noch. Ja, also bei CNN haben sie auf jeden Fall auch erzählt, dass in manchen Bundesstaaten Trump auch bei den weißen College-Studentinnen geführt hat. Ja, aber es ist halt bei den Ami-Colleges halt auch einfach schon richtig kultmäßig ist, wie in einer Sekte. Also, wenn man sich da die Campusse anguckt, das ist ja schon, also wirklich schon so realitätsfremd psychotisch. Also, ja, guck dir doch mal an, was die Universitäten an Menschen produzieren heutzutage. Ja, ey, da kannst du doch nur gegen Common Core sein. Ja, also er hat schön zusammengefasst, an alle, die jetzt alte weiße Männer jammern, exakt eure Arroganz wurde gerade in den USA abgewählt. Lernt endlich oder verliert weiter. Ja. Finde ich sehr knackig. Wollen wir hier noch ein bisschen reingucken? Oh. Jasmina erklärt uns vor der Wahl allerdings die Wahl. Wie war es die Rolle die Rolle des Internets und von Social Media? Ja, das mache ich immer. Herzlich willkommen zurück im Handelsblatt Election Hi. Camp in Washington. Wir sind jetzt bald fast einer Woche hier vor Ort und die Spannung steigt natürlich merklich. Vom Wahlkampf haben wir auch schon das eine oder andere mitbekommen und der endet ja jetzt am Dienstag endlich. Es war eine sehr schmutzige Wahl, es war ein sehr harter Wahlkampf. Sozialen Netzwerk geführt. Ja, ich bin eine Expertin. Ja, ja. Was wollte ich sagen? Hallo, Jasmina. Hi, Jessica. Und hallo alle. So, und wir nehmen natürlich Fragen von euch entgegen. Wir freuen uns, wenn ihr rege mitdiskutiert. Also Feuer frei. Ja, der Wahlkampf in den sozialen Netzwerken. Also Trump ist da ja ganz gut unterwegs gewesen. Wie hast du das erlebt? Ja, also sowohl Trump als auch Hillary Clinton waren ziemlich viel und sehr präsent im Netz unterwegs. Im Vergleich zu den anderen Wahlkämpfen, Obama hat das ja so 2008 erstmals in den sozialen Netzwerken wirklich vorangebracht, war es dieses Jahr wirklich sehr, sehr schmutzig. Also es gab sehr viele Sachen, die persönliche Angriffe waren, sehr viele Memes, also so. Was ist das? Ja, Memes für alle Leute, die es nicht wissen. Warte. Ich muss mal eben den Schnaps aufmachen. Eine Sekunde bitte. Nehmen wir mal einen Schluck. Ja. Das sind so ein bisschen wie Insider-Witze. Ne, das können Bilder sein, das können so Sätze sein, die wiederholt werden. Zum Beispiel dieser Nasty Woman-Kommentar von Donald Trump aus der Debatte, das dann sich zum Meme entwickelt, dass dann Frauen ironisch gesagt haben, ja, ich bin eine Nasty Woman. Kennt ihr dieses Meme? Ich höre das zum ersten Mal. Ja, ich hab's, keine Ahnung. Ich hab's schon gesehen. Low-Quality-Meme, Force-Meme. Sachen gab es sehr, sehr viel dieses Jahr. Und vor allen Dingen auch Dinge, die dann als persönlicher Angriff auf die andere Kandidatin oder den anderen Kandidaten gemünzt wurden. Außerdem, soweit ich weiß, hat Donald Trump bestimmte Frauen als Nasty Women bezeichnet und nicht alle Frauen. Ich glaube, Hillary Clinton hat er als Nasty Woman bezeichnet. She's a nasty woman, hat er gesagt. Ich erinnere mich, nachdem, ich glaube, es war das erste TV-Duell, da hat ja Trump nicht so dolle abgeschnitten, in den anderen eigentlich auch nicht, aber vor allem da. Und da hat er sich ja hinterher dann wunderbar gerechtfertigt in den sozialen Netzwerken und es war ja alles so unfair und so weiter. Gab es sowas schon mal? Du meinst in den anderen Wahlkämpfen, ob die Kandidaten, ich denke, es gab schon öfter in der Geschichte Kandidaten, die rückblickend dann gesagt haben, sie wurden unfair in Fernsehduellen behandelt. Aber das Ausmaß, wie das dieses Jahr auch über die sozialen Medien gelaufen ist, natürlich ganz neu. Also die Debatten wurden ja auch international live mitgeguckt und live kommentiert. 2012 hatten wir noch gar keinen Twitter oder was? Und vor allen Dingen, dass sich Leute darüber aufregen, in Fernsehsendungen ungerechtfertigt behandelt zu werden. Ich sag nur Anne Witzurek, hart aber fair. Sie wird zur Gender-Theorie befragt, aber sie ist ja gar keine Expertin dafür. Diese Sendung muss dringend aus der Mediathek entfernt werden. Twitter hat auch die Debatten, zumindest glaube ich, im amerikanischen oder englischsprachigen Raum live gestreamt. Das heißt, man konnte auf Twitter selber die Debatten gucken. Und dementsprechend hat sich das online natürlich ganz anders entwickelt. Also alles, was da auch von Donald Trump dann gesagt wurde in der Debatte oder aber auch teilweise von Hillary Clinton, wurde kommentiert, teilweise als also in der ersten Debatte gab es ja diese Sache mit dem Schniefen von ihm. Da hat er immer so gemacht. Und da haben die Leute dann gesagt, ja, okay, ist der auf Koks oder was? Und das wurde Analyse, politische Analyse, meine Damen und Herren. Oh Mann, ey. Dann so ein bisschen so ein Meme und er hat dann nachher gesagt, nein, mein Mikrofon war kaputt, aber man weiß es so nicht genau. Oder auch in der zweiten Debatte ist er ja mal hinter Hillary Clinton hergelaufen, hat sich so ganz nah an sie rangestellt. Und es gibt halt auch auf der anderen Seite von Hillary Clinton ein paar Bilder, wie sie, wenn Donald Trump was erzählt hat, sie einfach nur, ich glaube, Anna Navarro, das ist eine republikanische Strategin, die hat das als das Gesicht von einer zuhörenden Frau bezeichnet, wie sie dann einfach nur so ganz. Ja, und vor allen Dingen hat sie die ganze Zeit immer gelacht, wenn er irgendwas gesagt hat, von wegen, was sie so anstellen würde und so. Da hat sie dann immer so hihihi, so ein richtiges Grinsen rausgeholt, so nach dem Motto, ja, das ist eine Verschwörungstheorie und unglaublich, was der Mann gerade erzählt. Bitte nicht nachprüfen. Ja, mit Syrien, da hat sie auch gelacht. Also in der Debatte. Und das Lustige ist, dass Hillary Clinton Spenden von der Firma bekommen hat, die mit ISIS Geld verdient hat und in Gebieten, die ISIS kontrolliert hat, dort Fabriken unterhalten hat. Und die Firma, in der war sie im Aufsichtsrat von 2006 bis 2010. Und die Firma hat auch schon in der Irak-Iran-Kontra-Affäre mitgemischt. Also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist mittlerweile bestätigtes Wissen, dass Hillary Clinton aktiv finanziell davon profitiert hat, A, ihre NGO und B, ihre Kampagne und C, als persönliches Einkommen von einer Firma, die sehr, sehr, sehr dubiose Sachen macht. Ich weiß, das sage ich oft, aber ich will, dass das alle wissen. Wie heißt die Firma? Ja, Gott, ich suche es raus, das ist irgendein französischer Name. Ich packe sie in die Quellen mit rein. Ruhig und so, ja, erzähl mal weiter, mit diesem Gesicht halt geguckt hat. Und diese Art und Weise, wie dann die sozialen Medien diese Debatten im Nachhinein quasi nochmal in einer neuen Richtung evaluiert haben, das ist definitiv neu. Und sind es eher wirklich Tweets, also Sprüche, Text oder ist es vor allem auch Video und Foto? Kann man das sagen, was da am meisten gespielt wird? Ja, also das Essentielle beim Meme ist ja so ein bisschen eine Idee, die dahinter steckt, die Aussage. Das kann. Das Essentielle beim Meme ist die Aussage. Einerseits ein Spruch sein, wie Nasty Woman. Das können aber auch Bilder sein. Also also dieses Jahr gab es ja auch ein etwas trauriges Beispiel mit Pepe the Frog. Das ist ein Meme, was in der Internetkultur schon seit mehreren Jahren vorhanden ist und eigentlich. Das ist ein trauriges Beispiel. Ja, der weint ja auch immer so und sagt, it's Batman oder so ähnlich. Sie will jetzt hundertprozentig auf die Radikalisierung von Pepe zu sprechen kommen, oder? Ich würde sagen, das ist ein trauriges Beispiel, weil der Frosch mal so traurig guckt. Ich wurde auch schon von Stars wie Katy Perry geteilt und es ist so ein bisschen traurig anblickender Frosch, der Pepe genannt wird, der dann als Bild immer wieder benutzt wurde. Und dieses Jahr haben halt Trump-Anhänger und Alt-Right-Supporter, also eher aus der rechten oder rechtskonservativen Ecke, diesen Frosch für sich benutzt und den mit rassistischen, antisemitischen Bildern versehen. Quatsch. Anti-Defamation League, die sich ja damit beschäftigt, quasi antisemitische Dinge zu flaggen und auch darauf hinzuweisen, hat das als Hasssymbol gekennzeichnet, dieses Meme. Und das ist ein Beispiel, das ist ein Bild. Dann gibt es natürlich Videos, also oder auch kleine Videos, die dann ohne Ton laufen, also GIFs, falls. Ich habe hier meinen Kaffee in der Hand, ja. Liebe der Frosch. Ernsthaft. Expertin, ne? Wir möchten es nochmal betonen, Expertin. Falls die Frau tatsächlich studiert haben sollte, sollte sie die Leute verklagen, die sie zum Studium zugelassen hat, weil sie ihr Geld weggenommen haben. Wie kann man so low energy, low brain, low alles sein, Alter? Erinnere dich an ihre Republika-Vorträge, Abel. Das ist alles immer die gleiche gequirlte, oberflächliche Halbwissenscheiße. Das ist grauenhaft. Und so jemand hat Geld vom Handelsblatt. Was hat das Handelsblatt einfach zu viel Geld? Dann gibt es mir. Ich meine, die Frau liest sich doch bestimmt in Wikipedia nur die oberste Zusammenfassung. Das liest sie sich durch, das war's. Das wette ich mit euch. Das war's von ihrer Wissenstiefe. Das ist einfach so, die hat auch keine Ahnung von dem, was sie einfach. Also ich meine, wenn man sich mal die Verwendung auch von diesen Memes anguckt, dann wird einem ja aus diesem Kontext oft klar, in welcher Art, also was die bedeuten. Und jetzt zu sagen irgendwie, das war ein traurig dreinblickender Frosch, den habe ich so benutzt, so wie traurig dreinblickende Katzen, ist ja schon mal falsch. Ja. Also Pepe ist ein Reaktionsbild, ein Reaction-Image, das benutzt wird, um zum Beispiel zu zeigen, dass da, also dieser Frosch, der scheißt auf die Gefühle der anderen Menschen sozusagen. Dem entgegen gibt es diesen weißköpfigen Wojak, der dann halt irgendwie so Emotionalität symbolisiert. Ja, und der Grund, warum der bei verwendet wurde, war ganz einfach, weil der Trump hat ja so auf diese SJWs ein bisschen so, ja, auf deren Gefühle einfach keine Rücksicht genommen. Und da hat sich natürlich dieses Bild angeboten. Ja, und das dann so platt zu sagen, der hat erst traurig geguckt und dann haben die dem Swastika auf den Kopf gemalt oder war der Nazi. Das ist so dämlich, ja. Das ist politische Einordnung. Das ist Frau Doktor hier. Frau Doktor von irgendwas. Soziologie oder so bestimmt. Ja. Keck verfluche sie. Möge sie niemals aufeinanderfolgende Ziffernfolgen erlangen. Ja. Für die Leute, die es noch nicht kennen, ein GIF. So ein kleines Video, irgendwie ein paar Sekunden, was sich immer loopt. Und da ein GIF, was es seit Beginn des Internets gibt. Was kein kleines Video ist. Auch von Hillary Clinton und von Donald Trump. Ich habe das Gefühl, das meiste wird aber doch auf Twitter gespielt. Oder ist es auch noch Instagram oder Facebook? Oder ist es eigentlich eher so ein Twitter-Wahlkampf? Ja, das kommt so. Schnell was ausdenken. Ein bisschen drauf an, welche Zielgruppe man erreichen will. Also Twitter ist natürlich so gerade in den USA mit das Größte, aber auch Facebook auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Subkulturen. Also Instagram ist selbst nicht so groß, aber Tumblr, also zum Beispiel Bernie Sanders und Hillary Clinton, als die noch gegeneinander angetreten sind, hat Bernie Sanders das ganz viel seines Wahlkampfs auch auf Tumblr gelaufen. Und dann gibt es natürlich die üblichen... Deswegen hat den auch kaum einer gewählt. Alt-Rights-Richtungen wie Reddit, 4chan, 8chan. Das sind dann so Plätze, da geht so der Otto-Normal-User jetzt nicht unbedingt hin, weil die auch ein bisschen extremer sind in der Meinungsauffassung und ein bisschen unschöner. Ja, da gehen die Normies nicht so gerne hin. Aber das heißt, also es gibt klar, für den Mainstream ist Facebook und Twitter so die größten Netzwerke. Wir sind hier live im Handelsblatt. Als ob sie selbst nicht der größte Normie ist, ey. Leute von Social Media im Wahlkampf. Neben mir steht meine Kollegin Jasmina. Hinter uns entsteht gerade die Montagsausgabe des Handelsblatts und unser E-Paper. Wir nehmen gerne Fragen entgegen von unseren Fans. Und die erste ist auch gerade gekommen von Kevin Thum. Der möchte gerne wissen, inwiefern sich junge Amerikaner von Social Media im Wahlkampf beeinflussen lassen. Ja, das ist auch eine relativ komplexe Frage sogar. Diese Woche gab es nochmal neue Zahlen, morgens im Frühstücksfernsehen hat CNN darüber berichtet, dass irgendwie über 50% der Amerikaner und gerade auch sehr junge Leute massiv exhausted, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht an, erschöpft sind vom amerikanischen Wahlkampf und gerade auch die sozialen Medien, weil da alles so schnell geht und jeden Tag gefühlt hatte man ein neues Meme, hatte man neue Informationen, dann gibt es so Sachen, die wiederholen sich immer wieder. Wie führt das dann eher zu Frust und eventuell ein dazu? Neues Meme. Jeden Tag ein neues Meme. Und es war dann anstrengend, sich ein Meme anzugucken. Da war ich so richtig erschöpft, muss ich mein Gehirn anstrengen, muss ich das Bild angucken. Und da war das sogar ein GIF, da habe ich draufgeklickt, hat sich's bewegt, oh mein Gott, Memes. Oh, ich kam so Nasty Woman, da habe ich mir gedacht, feels bad, man. Ja, das wird man sehen. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gab, also zum Beispiel bei Hillary Clinton hat ja relativ viele weibliche Anhängerinnen. Und man hatte, es gab jetzt schon öfter auch so den Verdacht, dass dadurch, dass die Trump-Anhänger so aggressiv und so massiv böse und gemein und trollend im Netz unterwegs waren. Meine Güte, ey, böse und gemein und trollend. Und auch alle Gegner niedergeschrieben haben und auch überhaupt auch von beiden. Ja, alle Gegner niedergeschrieben haben, genau. Die sind auch wahrscheinlich auch zu Clinton hingegangen, haben sich als Clinton-Supporter ausgegeben und haben da irgendwie versucht, alles abdrehen zu lassen. Ach nee, das war ja andersrum. Lagern, die Stimmung immer aggressiver wurde, weil die Kampagnen von Clinton und Trump sich da auch nicht so viel gegeben haben, dass dann dadurch so Minorities, also Minderheiten, Frauen, aber auch Schwarze oder Hispanic. Frauen sind keine Minderheit. Ja. Also Leute, die sowieso schon schwierig haben, das Wort zu bekommen, sich gar nicht mehr so richtig getraut haben, noch sich online zu äußern. Das könnte natürlich bedeuten, für Frauen ist es schwer, das Wort zu bekommen, sagte Frau Banaschuk in das Mikrofon ihrer Kollegin. Ja, was für ein dummes Geschwätz. Es ist schwer, sich online zu äußern. Du brauchst einen Internetanschluss. Ja, du musst ein bestimmtes Einkommen haben, um dir das scheiß Internet zu leisten. Das war's. Was für ein strunz dummes Geschwätz, Alter. Gibt genug öffentliche Plätze, wo du dich hinhocken kannst und einfach WLAN frei nutzen. Ja, irgendwelche Bibliotheken. So, ich dachte jetzt, du meinst irgendwie Straßenecke, kannst du dich hinstellen. Genau. Weißt du, die Jasmina läuft bestimmt den ganzen Tag mit ihrem Handy durch die Gegend und guckt, ob irgendwo das WLAN offen ist, weißt du? So unterdrückt ist die. Es gibt zu viele Memes, ich bin total exhausted. Es gibt zu viele Memes. Die haben mich auf den Posten nach Washington geflogen und ja. Mein Kaffee ist leer. Ich bin so unterdrückt. Die dann sich alle ziemlich alleine fühlen, weil wenn man online nie sieht, dass andere dieselbe Meinung teilen, dann hat man vielleicht das Gefühl, dass man alleine ist und deswegen sich gar nicht lohnt, wählen zu gehen. Was man ja auch deswegen braucht man unbedingt Safe Spaces und Hackboxen. Ja, genau, vor allen Dingen im Internet. Ne? Im Internet hast du ja auch nie die Chance, deine eigene Meinung bestätigt zu kriegen. Ne? Im Internet. Ja. Ja. Muss für jede noch so kleine Nischenscheiße irgendein Forum oder irgendwas gibt, wo sich die Leute irgendwie zusammentreffen. Aber da hast du ein Problem damit, das festzustellen, dass andere Leute auch deiner Meinung sind. Ja. Meine Güte, ey. Das sind aber jetzt nur Spekulationen. Das wird wirklich abzuwarten. Also gilt es abzuwarten, wie sich das dann jetzt am Wahlkampf äußert. Hoffen natürlich, dass jetzt die ganzen Kampagnen auch der Stars, ne, Beyoncé, Jay-Z, Kenny, die auch immer wieder dieses Klassische, was es jede Wahl übrigens gibt, dieses Vote, definieren. Es war so peinlich, so peinlich. Und dann doch die Leute wählen. Robert Downey Jr. Also wer wählen geht aufgrund, was ein Star sagt, der sollte Bleiche trinken, Alter. Ohne Spaß. Ernsthaft. Geh bitte niemals zur Wahl, wenn ein Schauspieler für dich den Unterschied macht. Wirklich. Aber Abel. Also wenn Till Schweiger für die Rot wäre, müsste ich die praktisch wählen. Ja. Also, wenn man bezahlten Schauspieler nicht mehr glauben kann, wen wenn dann? Eben. Ja. Ohne Spaß, Alter. Trainierte Affen, Mann. Mehr sind das nicht. Ey. Also keine Weltraumaffen. Ja. Keine Weltraumaffen, sondern nur trainierte Affen. Weißt du? Terrestrische Affen. Unteraffen! Unteraffen, genau. Schauspieler sind Unteraffen. Ja, niedrig, bei uns wird sie auch immer niedrig, aber hier ist es ja wirklich extrem, es ist ja um die 50% wahrscheinlich nur. glaubst du denn, dass so vielleicht durch Twitter und Facebook, das ist ja schon eine andere Art, Wahlkampf zu machen und es werden ja viel mehr Leute können auch irgendwo teilhaben und sich ganz über eine ganz andere Plattform äußern, dass dadurch vielleicht das Interesse an Politik und vielleicht sogar die Wahlbeteiligung wieder steigen könnten langfristig? Ja, wenn dann erstmal nur mit ein bisschen Pause zu diesem Wahlkampf, glaube ich. Ja, es also sind ja 4 Jahre oder 5. Gott, so extrem, dass jeden Tag irgendwas anderes kam, bam, bam, bam. Auch die ganzen Vorwürfe gegenüber Trump, also erstmal die eigenen Sachen, die rassistischen und sexistischen Äußerungen, die er selber getätigt hat, aber dann gibt es ja auch Belästigungsvorwürfe. Dann gleichzeitig hat er versucht, das auch über Hillary Clinton, also über Bill Clinton auf Hillary Clinton zu spielen. Das heißt, es gab auch Angriffe auf Bill Clinton und da Vorwürfe, dass der sich an Frauen vergangen hätte. Und es wurde ja wirklich... Die jetzt auch komplett neu sind, ne? Und wo wir nicht seit den 90er Jahren drüber reden. So schmutzig, dann von den ganzen E-Mail-Sachen ganz zu schweigen. Immer wieder diese E-Mail-Sache mit Hillary Clinton. Ich glaube, die Leute können es teilweise auch gar nicht mehr hören. Alle, mit denen ich hier... Ich weiß also nicht, das mit den E-Mails, das ist, also ich will es jetzt nicht gleichsetzen, von der Grausamkeit her, das nicht. Aber das ist wie, wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hätte, die Deutschen hatten Camps. Punkt. Also ich will es von was passiert ist, ich will das nicht gleichsetzen, aber einfach nur zu sagen, da waren E-Mails, Punkt, ist extrem dubios, weil in den E-Mails standen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Sachen drin, die sehr hart sind. Also, warum sind die über privaten Server gelaufen? Was, ja, privater Server, warum hatte die den für ihre, das verstehe ich alles irgendwo nicht. Ja, das ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Ja, wozu brauchte sie. Ja, aber egal, das ist Verschwörungstheorie. Ja. Den ich hier in der letzten Woche gesprochen habe in den USA, die sind alle so kaputt und haben überhaupt keine Lust mehr und alle nur so, oh Gott, ich bin so froh, wenn dieser Wahlkampf vorbei ist. Die haben alle keine Lust mehr. Ich glaube, die sind alle irgendwie fehl am Platz. Das ist, ich meine, keine Lust mehr. Das ist kein Kriterium. Wie Lust ist für die Jagd. Ja, das. Wie heißt das in Dune am Anfang? Lust ist für die Jagd und für die Frauen, keine Ahnung. Aber also, das ist Scheiß drauf, echt. Man online auch immer wieder sieht und was sich dort auch zeigt. Ja, mir geht's genauso. Also ich habe das auch von unseren Gesprächspartnern hier, die eben alle sagen, es ist ein grauenvoller Wahlkampf, es ist einfach nur schmutzig. Es ist ja. Ja, aber gegen wen? Nick. Ja, und vor allen Dingen schmutzig und so weiter. Also, ja, woraus sich die Klicker eigentlich auch nicht drüber aufregen, wie sie da damals gegen Pallenberg gerannt sind und so. Oder gegen Applebaum, wo man einfach mal Vergewaltigung erfindet und durch so weite Definitionen ihm irgendwas andichtet, dass er irgendjemand böse angeguckt hat und er deswegen ein blutiger Vergewaltiger ist, das, was von ihrer Clique ja mitgedeckt ist, geht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, wo sie dann mit ins Horn stoßen. Diffamierungskampagnen, ja. Nach der Wahl. Ist auf Twitter oder Facebook sind Inhalte auch relativ, also inhaltliche, programmatische Dinge sind wahrscheinlich auch relativ wenig diskutiert worden. Immer nur um den Schmutz, oder? Ja, das zieht sich natürlich von oben auch runter, ne? Wenn die Kampagnen selber, also auch, ich meine, Hillary Clinton ist natürlich nicht so schmutzig von dem Wahlkampf her wie Trump, aber die hat auch so, auf ihren Tweets, die hatte es auch mal, man denkt, die Welt geht dann unter. Ich meine, es... Hey, richtig, worauf das inhaltlich nichts ist. Wer hat denn mit dieser Scheiße angefangen, von irgendwelchen Cartoon-Fröschen zu reden und so einem Kram? Ja, ist das vielleicht ein inhaltliches Thema? Wer hat denn Trump-Supporter als Deplorables bezeichnet? Ja. Ja. Aha. Und wer hat Leute bezahlt mit $3,600, damit sie Gewalt anstacheln vor Trump-Rallies? Ja, Democrats. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn Bernie Sanders sowas gesagt hätte wie Trump in der Debatte, was ich mir gut vorstellen kann, also jetzt so Sachen wie halt eben, dass Clinton da in der Hand von den Milliardären ist und so. Dann wäre er jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Dann hätten so Leute wie Frau Banaschuk hätten applaudiert zu genau dem gleichen Spruch. Ja. Das ist natürlich klar. Also Donald Trump hat ein paar Forderungen und unterstützt. Aber Vagina, ne? Deswegen ist es natürlich. Und der andere ist ein Maulheld. Unterstützer. Das Lustige ist, eine generelle weibliche Führungskraft, also hier als Präsidentin oder Kanzlerin, macht einen Konflikt, einen militärischen wahrscheinlicher. Also rein statistisch gesehen, Frau an der Spitze, mehr Krieg. Zum Beispiel LGBTQI-Personen sehr viel schwieriger machen würden. Plus vergessen. Würden, er will Leute schneller ausweisen. Was und B. Die Leute, die davon betroffen sind, die haben natürlich... Inwieweit macht ihr das eigentlich schlimmer für irgendwelche LGBTQI-Personen? Die fühlen sich die ganze Zeit total unsicher. Die fühlen sich jetzt unsafe, ja, ist so. Er hat die USA praktisch den Safe Space zerstört, den die USA bis dahin dargestellt hat, also San Francisco praktisch. Massiv Angst, wahrscheinlich auch ein Stück weit begründet. Aber dieses so... Wahrscheinlich ja, auch ein Stück weit begründet ist ganz schön wenig, muss ich ja, sagen. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Also auch mal wieder dieser Bezug auf, kann jemand wie Donald Trump über Atomwaffen... Ja, das ist dann die, genau, der hat dann so Atomwaffen, die nur die LGBTQI-Leute ausschalten. Alle anderen leben fröhlich bis ans Ende ihrer Tage. Ja. Hey, White Male Privilege. Und was natürlich viel besser ist, ist so eine Hillary Clinton da irgendwie oben zu haben mit ihrem tollen Spruch von wegen, Frauen sind die Hauptopfer des Krieges, sie verlieren ihre Söhne, ihre Väter, ihre Brüder und so weiter. Der Witz ist halt, dass jemand wie Trump mit seiner Rhetorik, dass es eigentlich besser ist, wenn er den roten Knopf hat, weil es unberechenbarer ist für andere Staaten, irgendwelche Scheiße zu machen, weil sie nicht wissen, ob der Trump denn tatsächlich von seiner Rhetorik in dann Aktion abweicht oder nicht. Also da war der Reagan eigentlich auch nicht schlecht, weil man dann sozusagen nicht wusste, als Counter macht, also dann... Sowjetunion oder jetzt Russland, wenn sie den nächsten Schritt machen, was passiert dann? Also eigentlich ist es rein von der Strategie her, wenn du es nur auf Atomwaffen beziehst, besser, wenn es unberechenbarer ist. Also, ja. So, das wurde ja von ihr massiv aufgegriffen und man hat das Gefühl, es kommt irgendwie der dritte Weltkrieg, sobald er gewählt wird. Und diese Stimmung der Angst, die man da merkt, also von beiden Lagern, das ist wirklich super, super anstrengend. Gleichzeitig, was die Inhalte angeht, muss man schon sagen, dass dadurch, dass Donald Trump so viel gelogen hat, muss man ja wirklich sagen, hat sich halt dieses Fact-Checking richtig gut etabliert dieses Jahr. Also es gab diverse Newsseiten und Blogs, die sowohl auf Twitter als auch live in ihren Live-Blogs alle Aussagen in den Debatten gefact-checkt haben und quasi live dazu geschrieben haben, okay, das ist eine Lüge oder das stimmt teilweise. Ja, das gab auch so schöne Compilations, wo sie gezeigt haben, dass teilweise der gleiche Fakt einmal als der eine es gesagt hat, als Halbwahrheit eingestuft wurde und als der andere es gesagt hat, als Lüge eingestuft wurde. Ja, und dann einmal es war. Also da habe ich auch von den Fact-Checks habe ich nicht viel gehalten. Ich habe da zwei gelesen und ich habe bei beiden mehrere Fehler gefunden, auf der Hillary wie auf der Trump-Seite. Also auch für und gegen Trump und für und gegen Hillary, wenn ich mir gesagt habe, okay, wenn jemand nicht in der Lage ist, Google stark genug zu benutzen und zu sagen, ha, ich gucke jetzt 10 Minuten und lese mir jetzt 5 Artikel durch und dann weiß ich's, dann keine Ahnung, weiß nicht. Aber ich finde eigentlich am schlimmsten, wie sie das am Anfang gesagt hat, ja, da hat sich dieses Jahr bei dem Wahlkampf irgendwie das Fact-Checking echt mal gut etabliert. Was für einen Job hast du nochmal genau, Tante? Wie schimpfst du dich Journalistin? Und da hat sich dieses Jahr das Fact-Checking doch mal ganz gut etabliert. Ja, sie ist Fact-Checking-Gutfinderin, sie. Ja, Prof-Fact-Checking-Lager in den Journalisten. Ist leider eine Frauendomäne und deswegen wird es natürlich schlechter bezahlt. Wegen Diskriminierung und so. Das ist echt unglaublich, ey. So und so. Und für die Leute... Sie ist Fact-Checking-Gutfinderin und gleichzeitig auch noch Meme-Nicht-so-Gutfinderin. Sie hat echt viele Berufe, die Dame. Ja. Von ihren Wolken gab es dieses Jahr wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, das zu tun. Genau, die Leute, die sich informieren wollten. Willst du dich informieren? Es ist nur die Frage, inwiefern das wirklich jetzt dann die Leute getan haben, wenn sie sowieso schon so kaputt waren vom ganzen Wahlkampf. Zumal man ja in dieser ganzen Flut, die da eben über Twitter, Facebook und sonst wo lief, auch erstmal diese Sachen raussuchen musste. Ne? Das ist ja auch, nicht jeder kann das mal eben so schnell wie du wahrscheinlich als Experte. Ja, da musst du erstmal richtig suchen, um die richtigen Kirschen rauszupflücken, gell? Guck mal, in dem Standbild sieht es durch den Schatten hinten so aus, als würde ihre Nase dabei ein Stück länger, wie sie so lacht. Das ist witzig. Du Antisemit! Nein, Pinocchio! Fuck you! Aber die 6 Brazillionen Juden, die vergast wurden! Pinocchio! Ich meinte Pinocchio, es tut mir leid! Zu spät, das Narrativ wurde gebildet! Oh. Okay. Morgen, Marsaffel-Nazi! Du vor allem, ja. Ja, genau, also es gab unglaublich viele Sachen dieses Jahr und das wird wahrscheinlich... Sachen. Es gab das ist alles viel zu viel Sachen. Für mein kleines Journalistinnenhirn. Das ist alles viel zu viel. Es gab unglaublich viele Sachen dieses Jahr. Beste Quote ever. Ja, ich meine, mit Sachen, du hast LGBTQ+-Rechte, du hast China, du hast Kuba, Verteidigung, Energie und Klima, Immigration, Irak, Islamischer Staat, nationale Sicherheit, Nordkorea, Russland und Handel. Das waren die Themen. Ja, und vor allen Dingen, es interessiert sie auch gar nicht, dass so eine Clinton Foundation Geld bekommt von Ländern, die es mit Frauenrechten überhaupt nicht gut haben. Ja. Das ist so einer Feministin vollkommen egal. Da ist es so, ja, die hat eine Vagina, ist okay, geht, brauche ich. Läuft. Leute vorrangig treffen, die sich sowieso über Nachrichtenseiten informieren. Und da hast du doch jeden Fall recht. Wir haben eine weitere Frage von Dimitrios Dini. Wann haben die Kandidaten mit dem Wahlkampf im Social Web angefangen? Puh, ja, das dann ist natürlich... Das weiß sie doch nicht. Meine Güte, ey. Wann haben die damit angefangen? Die Frage, was man... Vor allem die Clinton schreibt doch nicht einen einzigen Tweet selber. Als Anfang definiert. Also ich meine, Hillary Clinton und Bernie Sanders, als die jetzt angefangen haben, gegeneinander zu kandidieren, dann ging es eigentlich ziemlich schnell auch los. Gerade auch mit Sanders, der wirklich, also der hatte ja sehr, sehr junge Unterstützer. Wann war das dann ungefähr? Na, Anfang des Jahres, also so ziemlich genau vor einem Jahr und dann Anfang des Jahres 2016, als dann die Primaries waren und so, da sind natürlich die der jeweiligen Lager massiv aufgelaufen. Donald Trump, hatte ich das Gefühl, hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber als er dann angefangen hat, ich weiß auch gar nicht, ob das so, also wir hatten diese Woche hier im Handelsblatt Election Camp einen Kollegen von Predata zu Gast. Der hat, das ist die Polling-Firma, die damals den Brexit als einzige Fall gesagt hat. Ja, Abel. Ja. Meine Kollegen waren da. Die gleichen Quellen wie Abel, nicht schlecht. Ja. Hat dir sicher einer gemansplained. Da bin ich mal gespannt, was sie zu denen sagt und wie sie, ja, da bin ich mal gespannt. Und der hat zum Beispiel was ganz Interessantes gesagt, dass Donald Trump sehr wenige Campaigner im Web tatsächlich hat. Und das ist auch so mein Eindruck, das, was halt tatsächlich für Trump läuft, das sind eher so eigene, andere Interessensgruppen. Also, auch bekannt als Menschen, die sich dafür interessieren und das dann machen. Ja, also so. Also Graswurzel, nicht so Top-Down-Scheiße, die wir uns ausgedacht haben und über irgendwelche Politikverbindungen dann irgendwie von oben runter rieseln lassen. Ja, also so tatsächliche Unterstützung in der Bevölkerung. Ha, wer hätte das vorhersehen können, dass die so Person gewinnt. Komplett undemokratisch und scheiße und alt-right und alles. So rechtskonservative Gruppen, die... Ja, habe ich es eben gerade gesagt. Der Witz ist, Hillary Clinton ist aus deutscher Perspektive rechtskonservativ. Halt doch das Maul, Frau. Weißt du, das ist so... Oh Gott. Ja, die holen sich auch nicht einen drauf runter, dass jetzt eine Frau den Brexit da übersieht, überwacht quasi in England. Ist ja auch die Premierministerin jetzt schon die zweite von den Konservativen. Stört hier auch nicht. Um für ihre Zwecke zu werben, weil sie halt gemerkt haben, er kann rassistische Äußerungen tätigen, ohne dass er direkt irgendwie ausgeschlossen wird vom Wahlkampf von der Republikanischen Party. Und dann haben die natürlich direkt angefangen, das für sich zu nutzen. und haben ihn unterstützt und dann auch immer rassistischer, antisemitischer dann Sachen draufgelegt. Oh, das ist so dummes Geschwätz. Ja. Es wurde doch weniger rassistisch und weniger antisemitisch. Und antisemitisch war es überhaupt nicht. Das habt ihr erfunden, weil ihr Panik bekommt und weil ihr gerne Sachen erfindet. Also das also vor allen Dingen auch, was rassistisch angeht, das ist ja das meiste, was sie meinen, ist, dass er gesagt hat halt eben, dass er keine Muslime in Amerika reinlassen will, was zum einen nicht geht und zum anderen ist es auch nicht rassistisch. Ja, und das andere Ding ist, es ist nicht automatisch rassistisch, wenn man einen Unterschied zwischen illegalen und legalen Migranten macht. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Oh, hier ist nochmal ein später Gast reingeschneit, aber mit einem unbekannten Logo. Wer ist denn FMLTV? Soll ich ihn schon mal muten oder? Ja, eigentlich ist ein alter Bekannter, aber. Ach so. Okay. Ich denke mal, der wird seinen Account nochmal wechseln. Ah ja, okay. Dann haben wir noch ein paar Sekunden, bevor die Überraschung. Wieder eine Frage aus dem Social Web. Unsere Leser interessiert es nämlich immer noch, was im Wahlkampf los ist. Tobias Silberzahn möchte gerne wissen, ob es eine Prognose gibt, wie die Generation Y den Wahlkampf sieht und wer bei ihnen vorne liegt. Ja, also. Leider muss man sagen, dass Entschuldigung. Kaffee nehmen aus deinem super Tasse. Zeig doch mal, was auf der Tasse drauf steht. Unser Logo aus dem Election Camp. Wer uns besucht, kriegt auch eine. Genau, ja, ihr könnt gerne vorbeikommen hier oder Sie können gerne vorbeikommen in Washington. Falls Sie gerade tatsächlich in Washington sind, sagen Sie, schreiben Sie uns doch mal. Genau. Genau, also die Frage war, was die Generation Generation Y im Wahlkampf wahrscheinlich machen würde. Also viele, glaube ich, waren sehr desillusioniert, viele demokratische Anhänger waren sehr desillusioniert, als Sanders nicht gewonnen hat. Und da gab es erstmal so ein... Ja, das war ja auch ein reiner Zufall, ne? Es ging ja auch komplett demokratisch ab und Hillary Clinton war einfach die bessere Kandidatin. Massiven Backlash, so ja, okay, dann sind Clinton und Trump sind beide gleich schlimm, was, glaube ich, eine ziemlich übertriebene Ansage ist, zumindest aus einer demokratischen Perspektive raus, also als Anhänger der Demokraten und nicht der Republikaner. Ich denke, dass dieses Jahr schon die meisten jungen Leute demokratisch wählen werden. Das ist ja sowieso auch eigentlich in den letzten Malen schon immer so gewesen. Aber das... natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir leider viele auch haben, die nicht, also wahrscheinlich gar nicht erst zur Wahl gehen werden. Ich kriege hier gerade einen Zettel, dass die Harvard-Studie, oh, danke Paul von Orange übrigens, nochmal ein klein bisschen Werbung machen, der sagt, da steht wohl Clinton, 21%, passt dann auch zu der Wahrnehmung, dass Generation Y eher demokratisch wählt. Genau, und da kommt der Paul auch schon gleich mit dem nächsten Zettel, unser fleißiger Helfer hinter der Kamera. Patrick Nittel möchte gerne wissen, ob du findest, dass in den USA aktuell das Thema PC-Culture übertrieben wird. Und den Rest kann ich jetzt leider sehr schwer... Ah ja, Wert auf die richtige Wortwahl gelegt wird. Sorry, das konnte ich nicht so gut lesen. So, jetzt. Finde ich mal eine interessante Frage. Und ich finde das auch interessant, dass es eigentlich nur Männer sind, die da gerade befragen. Kann das sein? So, jetzt bin ich aber auch mal sehr auf die Antwort gespannt. Da sagst du schon, nein, kann gar nicht politisch korrekt genug sein. Aber. ja, PC-Culture ist ja per se eigentlich schon ein besetzter Begriff. Also PC-Culture, Political Correctness, die Leute, die es nicht wissen. Das wird ja meistens dann aus dem Hut gezogen, wenn es darum geht, Leute darum zu bremsen, ihr seid mal nicht so überkorrekt. Generell denke ich, dass es eher das Gegenteil der Fall war. Also ich habe eben noch einen Artikel von Politico retweetet, irgendwie 16 Beleidigungen, die dieses Jahr das erste Mal kamen, die quasi das komplette Level von akzeptablen Aussagen im Wahlkampf verschoben haben. Also, im Wahlkampf, ja, aber guck mal in irgendeine von diesen Universitäten da in dem Land und so. Also von den großen. So Sachen wie, dass Mexikaner alle Vergewaltiger sind, was Donald Trump ja gesagt hat, das könnte man sich vorher nie vorstellen. Das ist definitiv nicht politisch korrekt. Genau, ja, das ist aus gutem Grund. Also ich meine, wir wollen ja... Er hat gesagt, dass bei den Illegalen die Vergewaltigerrate höher ist. Darum ging es. Und das habt ihr von Anfang an interpretiert als, alle Mexikaner bringen die Pest. Das ist euer Problem, weil ihr durchgedreht seid. Wärt ihr da mit ein bisschen weniger PC-Culture in Verbindung geraten, dann hättet ihr das differenzierter darstellen können, ohne in den Panikmodus zu verfallen. Ja, und vor allen Dingen, dass es mit Donald Trump nicht das Problem gibt mit der PC-Culture, ist klar. Die Frage ist, ob es generell in Amerika ein Problem damit gibt, und das will ich schon eher sagen. Satz an Werten in der Gesellschaft, und ich glaube, so rassistische oder auch krass sexistische Aussagen, da muss man sich auch gegenstellen, sonst weichen wir ja das Fundament der gemeinsamen Werte in der Gesellschaft aus. Und ach, die gemeinsamen Werte, ja. Welche gemeinsamen Werte hast du denn mit uns? Gibst du dir auch Mühe dazu, dass wir auch gemeinsame Werte haben, oder wird das hier diktiert und ich habe mich danach zu richten, oder was? Ich glaube, dass in diesem Wahlkampf da eher leider das Gegenteil der Fall war, dass halt eigentlich gar nicht genug Wert darauf gelegt wurde, dann zu sagen, okay, das ist jetzt Rassismus und das solltet ihr bitte nicht sagen. Also die Antwort auf die Frage lautet, ja, es gibt ein großes Problem mit dieser PC-Culture und sie ist überall und in Deutschland ist sie sowieso. Ja, sie ist ein Teil davon. Also, ja, ohne Spaß. Ja, das Problem ist natürlich, dass diese Leute sich erlauben, ihre eigene Meinung zu haben. Dabei haben wir doch hier diesen wunderbaren Übereinkunft hier, wie, was man zu meinen hat. Ah, oder das ist Sexismus. Das vielleicht natürlich das anstrengend ist, weil es so viel leider negative Aussagen gab und sich jedes Mal neu darüber empört wird, kann ich verstehen, dass das dann wie so ein, dass das übertrieben wirkt. Aber ich glaube, das liegt leider wirklich tatsächlich daran, dass es so viele traurige Aussagen gab. Humongous, sage ich da nur. Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Es gab einen Fundraiser für Humongous. Das war, glaube ich, als Response auf den Fundraiser von der... Ja, und als ich das letzte Mal auf den ersten Fundraiser geguckt habe, war er bei 46.000. Dann kam eine Gruppe Feministinnen und hat diesen Fundraiser von der Plattform runtergemobbt. Und dann hat er ihn woanders wieder aufgemacht, der Typ von H3H. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, waren $114.000 drauf. Oh, wow. Also, ja, cool. der muss auch hier Ding, hat er nicht... hat einen Krebsverdacht und so. Ja. Er wollte selber ja sowas gar nicht. Ja. Er hat ja damals schon gesagt, spendet das bitte an jemand anders. Aber der H3H-Typ hat ihn angerufen und hat ihn dann gefragt, wie es ihm geht. Und er hat gesagt, scheiße, weil ich fliege aus meinem Haus und... ich weiß nicht, ob ich Krebs habe. Also finde ich fantastisch, dass da so eine Response kam. Ja. Er meinte mit den Spenden, dass sie das an die NGO spenden sollen, die seine Tochter von der Straße runtergeholt haben und aus der Heroinsucht. Also das war seine Aussage, dass er nichts haben will. Er ist einfach total privilegiert. Ja. Total privilegiert und er interessiert sich einen Scheiß für Frauen, vor allen Dingen für seine eigene Familie. Ja. Er überlegt sich nur, wie er die unterdrücken kann. Mhm. Jetzt kommt die nächste Frage von Katha Wedel. Welchen Kandidaten unterstützt das Handelsblatt? Das fragt die Frau jetzt, ja. Dann erklär mal. Wir sind natürlich vollkommen objektiv, sagst du jetzt ja. Schon gleich, oder? Auf keiner Seite und machen hier kein Campaigning? Natürlich nicht. Wir leben. Mann, das, was Donald Trump sagt, ist sexistisch und rassistisch. Das war noch nie da. Das ist alles furchtbar. Ja, wir sind natürlich auf keiner Seite. Aber wenn das so funktioniert, dass du dein Gehirn so betrügen kannst, dann verstehe ich jetzt auch endlich, wie diese Menschen existieren können. Ja. Ja. Also, weil ich frage mich halt immer, wie bringt man das überein, zu wissen, dass man lügt. Aber die scheinen echt so weit drin zu sein, ja, die merken in ihrer Welt... Ja, also es kommt nicht mehr an. Sie merken es nicht. Sie sind so gerade über ihr Publikum und die wissen das schon selber. Ja. Aber ich glaube, wir können schon sagen, uns wäre wahrscheinlich eine Hillary Clinton ein bisschen lieber als ein Donald Trump, oder? Ja, also ich möchte auf gar keinen Fall das Handelsversprechen machen. Seid ihr zwei? Ich bin überhaupt nicht angekommen. Oh Mann. Position einer Mitarbeiterin fürs Handelsblatt. Ich kann jetzt also für mich persönlich sprechen. Das heißt, wen unterstütze ich? Ich glaube, Hillary Clinton wird gewinnen. Auch eine warte. Nachdem sie mit dem Typen von Predator selber gesprochen hat, dessen Berichte ich zum Anlass genommen habe, am Dow Jones über 100% Gewinn zu machen, aufgrund dessen Berichte ich Geld gewettet habe und Geld gemacht habe. Sie hat mit dem Typen gesprochen und meint ernsthaft, ja, Hillary, da, die wird's. Ist das geil. Gott, ist sie dumm. Dazu. Und ich glaube, dass das jetzt auch nicht das Schlechteste ist, wenn sie gewinnt. Aber das ist nur ganz meine persönliche Meinung. Genau, also es sind unsere persönlichen Meinungen, weil wie gesagt, wir sind hier nicht, um eine Kampagne zu fahren. Nö, natürlich nicht. Gleiche, ja, nein, überhaupt nicht. Das alles wurde ja auch nicht bezahlt halt. Ne? Wann am Wahltag mit den ersten Hochrechnungen zu rechnen ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Wahllokale schließen... ich glaube, Florida schließt um 20 Uhr und Florida ist ja wirklich massiv wichtig. Man sagt ja, wer Florida gewinnt, wird ja wahrscheinlich die Wahl gewinnen. Das heißt, 20 Uhr, was ist das in deutscher Zeit? Das müsste 2 Uhr morgens deutsche Zeit sein. Und da stelle ich auch mal der Hinweis, wir haben eine Wahlparty hier in Washington. Da sind Sie auch gerne eingeladen, wenn Sie vor Ort sind. Wir gucken gerade noch, ob wir das irgendwie möglich machen können, das vielleicht auch zu übertragen oder zumindest werden wir uns auch immer wieder live melden. Da sind Sie natürlich alle herzlich eingeladen, entweder an den Bildschirm oder auch hier vor Ort gerne. Das heißt, so 2 Uhr nachts deutsche Zeit, beziehungsweise 3 Uhr nachts sollte man schon, vielleicht weiß man dann schon was, vielleicht dauert es aber auch, bis dann die anderen Bundesstaaten gewählt werden. Das könnte ja sehr eng werden, es ist ja nicht so ganz klar, wer gewinnen wird. Also wir rechnen auch mit einer langen Nacht hier in Washington und bleiben natürlich die ganze Zeit am Rechner und Handelsblatt online und so weiter. Ich habe noch eine Frage von Kevin Thum nochmal. Inwiefern kann Social Media dazu beitragen, Amerika nach der Wahl wieder zu einen? Das ist eine schöne Abschlussfrage, ja, finde ich. Ja, das ist eine super schöne Frage. Dankeschön dafür. Und eine gute Frage. Ja, also ich zu einen. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wer gewinnt. Mhm. Aber es ist uns vollkommen egal. Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, in welcher Richtung die Person dann die Präsidentschaftszeit gestalten möchte. Wahlkampf ist ja immer was anderes als das, was hinterher dann wirklich passiert. Ja, dann tut doch jetzt mal nicht so, als wüsstet ihr genau, was passieren würde. Ja, wobei es da ja dann in anderthalb Jahren die Midterm-Elections nochmal gibt. Das heißt, da wird dann vielleicht dann auch nochmal was aufgefahren. Also, aber wir sollten vielleicht so ein Jahr Ruhe haben, hoffentlich. Und ich glaube, das kommt natürlich, also wenn Trump jetzt verliert und er zieht das wirklich durch mit, er wird die Wahl nicht anerkennen und gerade wenn es knapp wird, dann stehen uns wahrscheinlich nochmal ein paar turbulente Wochen online. Er hat sich gerade noch mal wohl geäußert, dass er, wenn es deutlich ist, das Ergebnis, dass er es dann doch anerkennen wird. Also wir haben Hoffnung. Das ist ja sehr großzügig von ihm. Das ist sehr gut. ja. Weil es das ja auch noch nie gegeben hat, ne, mit der Wahlmanipulation. Weil wir auch nicht 2000 schon gemerkt haben, dass irgendwie ein Supreme Court dann die ganze Wahl entscheidet. Und weil wir uns ja auch nicht alle darüber aufgeregt haben, wie super demokratisch das ist, wenn die Mehrheit der Stimmen, die absolute Mehrheit, für den einen Kandidaten ist, aber der andere Kandidat halt eben Präsident ist, weil das irgendein Gericht so, dann so entschieden hat. Also ich glaube, dass das schon, je nachdem, was dann aus den Teams, aus den Kampagnenteams dann kommt oder aus dem Weißen Haus dann, ne, dass das schon sein kann, dass man auch wieder gemeinsame Werte findet und sich für ein gemeinsames Ziel einsetzt. Ne? Also Hillary Clinton hat ja auch als Ziel zum Beispiel College frei zugänglich für alle zu machen, ohne finanzielle Aufwände. Und ich glaube, das wäre so ein Ziel, wo sich auch die meisten Amerikaner wirklich auch dran wiederfinden könnten, was vielleicht das Land auch einen könnte. Aber ja, wenn man diese Sicht hat, wundert es einen auch überhaupt nicht, dass du falsch liegst mit deiner Prognose, weil eben genau die Leute, denen das gar nichts bringt, freie Unis und was weiß ich, die haben nämlich auch nicht Hillary gewählt. Nee. So viel von Two Girls, One Cup. Genau. Die Laser-Uschi. Die hat schon drauf. Also ich finde es schon interessant, wie du das schaffen kannst, mit dem Free-Data-Typen selber zu quatschen und nicht in der Lage bist, danach objektiv auf die Wahl zu gucken. Ich finde es schon krass. Also weiß ich, mich flasht es schon. So. Oh Gott, sind Leute dumm, ohne Spaß. Genauso wie der nie wieder. Nur rumpöbeln, nicht in den Stream kommen wollen. So eine kleine Note. Ich verspreche mir da auch nichts von, ehrlich gesagt. Also. Ich auch nicht, der wird nur so einen Tourette-Anfall bekommen. Oh, ihr seid böse. Ja, wie möchtest du den Stream etwa nicht auf unterstem Niveau beenden? Was ist los mit dir? Er redet nicht mit Nazis, also er verleiht uns keine Schiffe. Ach so. Ja, also dann verstehe ich aber nicht, warum er nicht ins Stream kommen will, weil wir sind ja keine Nazis. Nö. Ja. Wie, was? Tschüss. Ja, okay. Mutaf ist Nazi, alle anderen nicht. Ach komm, echt nie wieder. Das ist so billig, das Niveau, auf dem du dich bewegst. Das ist einfach nur traurig mit anzusehen, wie du dich da gerade selber vor allen Leuten lächerlich machst. Ja, für die Leute, ja, ich glaub, die aber gucken, wir haben ja so einen kleinen Troll in unserem Chat. Ja, genau. Und das ist eben das Ding, er ist ein Troll und wer da irgendwas Ernstes bei mit seinem Aktivismus, den er da im Chat betreibt, wäre vielleicht auch in den Stream gekommen, wo er halt eben noch sagen könnte, warum er denn jetzt sagt, dass Trump die Ausgeburt des Bösen ist oder so. Aber er ist ein Troll und wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Trollen zu interagieren ist sehr kontraproduktiv. Ja, das stimmt. Aha. Es ist auch zu low. Also wenn das tatsächlich ernst von ihm, also ich kann es nicht ernst meinen, wie er sich verhält. Also ich denke auch, dass es eher ein Troll ist. Das ist ganz so dumm. Es sind auch Antifanten, würde ich behaupten. Also. Naja. Joa, Kinder. Da merkt man wieder, Deutschland hat auch so seine Probleme. Ja. Trump. Man könnte vielleicht nochmal abschließend sagen, weil es ja gerade ja schon wieder hier auch von dem Herrn irgendwie behauptet würde, wir wären in Deutschland ja so schlau und die AfD kommt nicht über 5%. Also ich würde es mir wünschen, dass die AfD nicht über 5% kommt, aber wir sind hier überhaupt kein bisschen schlauer und ich hoffe eigentlich, dass diese, also hoffnungslos eigentlich, aber ich hoffe es trotzdem irgendwie, dass die Leute in Deutschland daraus lernen aus dieser Sache und einfach diesen Quatsch bleiben lassen mit diesem Anti-Wahlkampf, dass man sich nur hinstellt und sagt, wir sind hier die moralisch Erhabenen und alles andere ist Sexismus und Rassismus. Weil das ist nämlich genau das, was nichts bringt und nichts wird und wie man irgendwelche Kräfte stärkt, die wir nicht unbedingt haben wollen. Also die NSDAP hat auch mal gemeint, dass sie moralisch erhaben ist. Das will ich nur mal so anmerken, dass so ein Argument von Moral sehr fragwürdig sein kann. Also. Ja, weil da muss man nämlich wirklich dann mal über die Inhalte reden und so. Genau. Und sich nicht immer nur hinstellen und sagen so, ja, aber das sind alle Sexisten und Rassisten und wir sind die einzig richtigen Menschen und so. Und nur die Dummen wählen die und nur die Rassisten wählen die und das ist das dunkle Deutschland und diesen ganzen Quark. Das müssen die Leute einfach mal hinter sich lassen, weil das bringt nichts. Je früher wir das irgendwie lernen, desto schneller sind wir dann auch immun gegen diesen ganzen Extremismus-Kram. Hm. Joa, Kenners, haben wir es dann soweit? Haben wir irgendwelche abschließenden, finalen Worte für die postfaktische Welt, in der wir leben? Collective Münchhausen-Syndrom. Deutschland. Keine Memes, das ist zu viel. Ja. Hm. Deutschland braucht seinen eigenen Trump. Ja, Schauspieler sind Unteraffen. Und die Presse könnte doch zur Abwechslung einfach mal was lernen aus Sachen. Statt einfach weiterzumachen wie bisher. Einfach mal kurz innehalten, in sich gehen und drüber nachdenken, was man da in dem Wahlkampf so gemacht hat und was man vielleicht besser machen könnte. Vielleicht ja. Fact-Checking besser etablieren oder so. Ja, oder einfach mal die Sachen, die andere Leute sagen, einfach mal ungefiltert wiedergeben. Sich einfach mal hinsetzen und sagen, was wäre, wenn das, was ich alles erzähle, Quatsch ist. So, wie denkt jemand, der eine ganz andere Meinung hat als ich über ein Thema? Was hat der für Argumente? Sich das einfach alles mal anhören und zu Gemüte führen und einfach mal die Idee mal ein bisschen köcheln lassen und sich überlegen, ob da nicht vielleicht doch was dran ist. Und wenn man es nur macht, damit man hinterher weiß, ich habe mich jetzt dann beschäftigt und ich bin immer noch meiner Meinung und dass man da auch gefestigter dann ist und dann halt weiß, dass man kein Unsinn redet. Ja. Weil ich denke mal, also ich versuche auf jeden Fall das immer zu machen und deswegen ja, war ich ja auch bei allen möglichen Veranstaltungen von allen möglichen Leuten, denen ich nicht unbedingt zustimme. Ich habe da kein Problem mit, ich habe da keine Angst, dass ich da irgendwie Gehirn gewaschen werde oder so und das braucht man auch nicht haben. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sich auch erlauben, eine Meinung zu haben. Ja, das war das Wort zum Mittwoch. Wir hören uns am Sonntag wieder, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und so. Lasst euch nicht gendern und haut rein und so. Oder so.